Chris. Hallo Ricky. Ich bin ja momentan auf meiner Glücksstrecke. Ja, die Streak des Lebens. Your own personal streak. Es läuft. Es läuft. Viele werden sich fragen, in diesem Moment, ist der wirklich so bekloppt oder tut er nur so? Ja. Und die richtige Antwort ist, er tut nur so. Chris, ich bin wahnsinnig niedergeschlagen. Hm? Ich weiß nicht, ob wir so ein Thema jetzt hier ansprechen wollen. Nein, natürlich nicht. Aber ich will es mal kurz ansprechen. So, das gehört dem Plop. Nee. Na gut. Ich will es mal kurz ansprechen. Ja. Was mich ein bisschen. Aber erstmal, ich habe auch noch was kurz. Ich habe ja heute auch 4x211 aufgenommen und ich muss gestehen, heute wird bei mir nicht viel passieren, denn ich glaube, ich habe aus Walking Dead den Zombie-Virus im Kopf. Ich kriege keinen geraden Satz mehr raus. Nee, wenn das ein Spoiler war. Es hat angefangen mit dem Ende von Non-PG. Okay. Zeitlich trifft's das. Ja? Ja. Als wir mit Non-PG aufgehört haben, demokratisch wurde das entschieden, ging's los mit meiner Pechsträhne. Gibt's ja nicht. Seitdem läuft's nicht mehr. Ich möchte gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil ich wollte gerade sagen, also es geht doch keinem was an. Wir haben ja noch so ein. Ja, also kann ich drüber reden, aber es gibt noch mehr von uns. Und ich denke mal, wenn ich umgezogen bin, dann werden wir uns in diesem Projekt darüber ausführlich unterhalten. Mhm. Was rührst du da um? Ich rühre nichts um, ich spiele mit meiner. Mit deinem Plastikeier? Plastikeier? Ich habe ein Plastikei, aber ein echtes. Ich muss Flensburger trinken im Moment. Weil meine Freundin die Flasche mit dem Plop haben möchte, weil sie dort selbst gebrauten Wodka dann verschenkt zu Weihnachten. Ist ja unglaublich. Mhm. Ich habe drei Getränke auf dem Tisch stehen. Ja, und? Leg mal los. Ich habe einen Rotwein. Ich habe mir heute eine Flasche Rotwein gekauft. Mhm. Ich rieche gerade mal dran. Das ist nicht der beste, glaube ich. Ja. Ist ja nur 6 Euro, also da kann man jetzt wirklich nichts Besonderes. Für 6 Euro kriegt man aber schon was nicht so pelzig auf der Zunge ist. Ja, aber das ist gerade da, sagen wir, das ist die Schallmauer. Mhm. Jetzt, ich nippe mal. Nee. Oh, nee. Gut, Gott sei Dank habe ich 3 Getränke bei mir auf dem Tisch. Und Nummer 2 ist Wasser. Nee, da habe ich gedacht, sicherheitshalber Traubensaft. Also, ist ja im Endeffekt dasselbe, nur in süß. Mhm. Ja. Trinke ich jetzt auch mal von. Das ist sogar ein Meerfruchttrauben. Ein Meertraubensaft ist das. Ja. Es sind mehrere Trauben, nehme ich drin. Multivita Traubensaft. Oh. Hm. Zu süß. So. Wird nicht besser. Und die dritte Alternative ist halt. Monster Energy. Nee, Muttermilch. Ist eine Flasche Wasser. Ja, das ist das ehrlichste Getränk. Ja, aus der PET-Flasche, da haben wir ja uns auf Twitter. Es gibt noch keinen Langzeittest, der bestätigt, dass PET-Flaschen, die geben nachweislich was ab ans Wasser oder an das Getränk. Und es ist aber noch nicht erprobt, ob dieses, was sie abgeben, auch wirklich nicht schädlich ist für den Körper. Es gibt noch keine Langzeitstudie. Machst aber sie wurden freigegeben. Stell dir mal vor, da wäre was mit. Und alle Menschen wären auf einmal, würden zu Zombies werden, eben durch dieses abgegebene PET-Zeug. Das würde ich gerne miterleben, wenn sowas tatsächlich mal. Eine Zombie-Apokalypse wäre der Wahnsinn, hätte ich auch richtig Bock drauf. Ich würde vor allen Dingen die alte von Walking Dead, die würde ich auch. Maggie? Oh, ist die geil, oder? Scheiße. Hat jetzt eine unreine Haut. Ja. Ja, also dann doch nicht. Dann doch lieber April von der Serie. Ja, genau. Du hast sie ja Gott sei Dank gesehen. Ja, kleiner Tipp. Wir sind ja hier in einem Sport-Podcast. Ich habe eine tolle Sport-Comedy-Serie gefunden. Eastbound and Down. Mitproduziert von Will Ferrell. Und mit unglaublich geilen Tippen. Boah, die letzte Folge der ersten Staffel lohnt sich, Leute, dranbleiben. Chris, heute soll es natürlich hier bei MMA Radio wieder um das Wichtigste in unserem Leben gehen. Und das ist Erfolg in den sozialen Medien. Ja. Aktion 20 und Aktion 50 von mir in der letzten Ausgabe ins Leben gerufen, laufen und entwickeln sich unterschiedlich gut. Unterschiedlich gut bedeutet, Chris, das erkläre ich dir mal ganz kurz, dass das eine Projekt ganz gut läuft und das andere nicht ganz so gut. Okay, ja. Lass uns erstmal mit dem Problemkind beginnen. Facebook. Au. Ich bedanke mich natürlich für die zwei, die uns noch zusätzlich geliked haben. Wir haben jetzt 31 Facebook-Likes. Das ist einer mehr, als wir gebraucht hätten, um jetzt Statistiken einsehen zu können. Wir können jetzt praktisch direkt über eure Webcam rein, euch auf den Pimmel gucken. Ja, oder eben bei der Esther gucke ich jetzt gerade schick. Ja, aber Esther hat große Muskeln, oder? Sehr große Muskeln. Ist halt keine April. was, wieso? Ich glaube, sie will auch gar keine April sein. Nein, sie möchte eine große Frau mit Muskeln haben, die Leute wie uns beide verprügeln kann. Ich ganz finde einfach. Ja, du ja auch. Beth Phoenix zum Beispiel ist ja unfassbar sexy mit großen Muskeln. Aber auch, weil man immer, wenn man denkt, man hätte was mit ihr, sie einem einfach in einem Blink of an Eye killen könnte. Ähnlich ist es ja auch bei Ronda Rousey. Und bei Esther. Wenn du die mal schief anguckst, dann kriegst du schnell einen Armbar. Oh ja, ich habe mir vor 2 Tagen in der Wanne die letzte Tough-Episode angeguckt und die war wieder großartig. Ja? Ich bin ein großer Tough-Fan. Kommt auf DVD. Ja, genau, auf DVD. Dabei. Und irgendwann auch mal als Videokassette und mit Ausmalheft. Stört das eigentlich, wenn ich die ganze Zeit die Flasche ploppen lasse? Es ist wahnsinnig bescheuert, aber stört mich. Also jetzt zu der Geschichte hier mit Facebook. Wir haben jetzt 31 Likes, da wollten wir 50 erreichen. Das sind noch 19, die wir schaffen müssen, um die 50. Also das habe ich jetzt extra mal ausgerechnet für nicht ganz so begabte Zuhörer. Es fehlen praktisch noch 19 Likes, dann haben wir die 50 voll, Chris. Kannst du mal damit aufhören jetzt? Ja, okay. Jetzt ist aber wirklich mal der Punkt erreicht. Hast du denn schon allen deinen Freunden davon erzählt, dass du jetzt einen MMA-Podcast machst? Ich schäme mich auch ein bisschen dafür. Für einen MMA-Podcast? Ey, du. Ich halte es ein bisschen geheim, muss ich sagen, ja. Ich erzähle gleich, bevor wir jetzt wirklich hier voll abgehen, muss ich kurz noch sagen, warum ich vielleicht ab und zu mal ins Haspeln komme heute. Heute habe ich wirklich eine gute Ausrede, denn... Ja, du hast Phosphor eingeatmet. Nee, heute Morgen um 8 sollten meine Möbel kommen. Jetzt kommt die Geschichte, okay. Und da habe ich mir extra Urlaub genommen. Weil man sich halt denkt, man will ja dabei sein, wenn die Möbel angeliefert werden, um mal zu überprüfen. Wie man auch dabei hätte sein sollen, wenn die Badewanne eingebaut wird. Ja, aber wie gesagt, wir lassen es jetzt mal nicht ganz so ausufern, sondern konzentrieren uns aufs Wesentliche hier bei MMA Radio. Also um 8 sollten die kommen mit meiner Couch und meiner Wohneinheit oder was weiß ich, wie nennt, wo, wenn man Wohnwand sagt, da haben ja alle diese riesen Schränke da im Kopf. Ist natürlich ja eine sehr stilvolle Wohnwand. Also es ist keine Wohnwand, es ist halt so ein Ding, wo man seinen Fernseher draufstellt und dann so Leuchtschränke. Die leuchten im Dunkeln. Gut. Ja, auf jeden Fall haben sie dann angerufen, so gegen, was halb 10 oder so, und haben gesagt, naja, 8 wird nicht ganz reichen, wird 12. Und da habe ich mir gedacht, das macht gar nichts. Da nagel ich hier meine Laminatleisten ran und streich so ein bisschen rum. Und dann haben sie nochmal angerufen und haben gesagt, ja, 12 könnte unter Umständen, also, dass sie noch einen Ticken länger brauchen, wird 3. Dann habe ich gesagt, ja, mein Gott, zu Hause meine Mitarbeiterin, die ist sowieso krank und ich will nicht nach Hause, dann bleibe ich halt bis 3 noch hier in der neuen Wohnung. Und habe derweil eine Lampe an die Decke geklebt. Könnte man jetzt denken, warum klebt deine Lampe denn an die Decke? Das liegt daran, dass das Dübel nicht halten. Also diese Decke besteht, und das ist Fakt, aus eingeweichtem Papier. Es wurde aufgerührt und mit mit Uhu oder so zusammengemixt und dann wurden Strohhalme da noch eingearbeitet. Und dann haben sie das, glaube ich, in so einen riesengroßen Hüpfluftballon reingemacht. Und so ein ganz fetter Mann hat sich da drauf gesetzt. Und dann ist es praktisch komplett in der ganzen Wohnung verspritzt worden und hat die Raum... eigentlich nur die Decke hat es damit dann... dann haben sie nochmal angerufen und meinten, 3 ist nicht einzuhalten von der Zeit. War sehr optimistisch gerechnet, ja, okay. Ja, da sind sie über das Ziel hinausgeschossen. Gut, man muss ihnen zugutehalten, das Möbelhaus ist wirklich nicht gerade bei mir um die Ecke. Es sind 70 Kilometer, da kann man sich auch mal verrechnen. Es würde aber definitiv 17 Uhr werden. Mit 17 Uhr, da bin ich auf der sicheren Seite. Ich kann schon mal die Tür ein, die kann ich schon aufmachen direkt. Da habe ich mir gedacht, ja, ist ja kein Ding. Da fange ich doch einfach mal an, im nächsten Zimmer diverse Montagearbeiten zu vollziehen. Ja. Aber ja. 17 Uhr, man weiß es ja, Berufsverkehr. Also hat er nochmal angerufen. Ah ja, Im Berufsverkehr stecken geblieben, 18 Uhr, wird's aber, liegt am Berufsverkehr, kann man einfach nichts machen. Da kann man nichts machen dran. Nee. Und da muss ich auch ein Stück weit Verständnis haben. Und hatte ich absolut. Weil er sich dann um 18 Uhr nämlich auch nochmal gemeldet hat, um sich ganz kurz abzumelden, weil es ein bisschen später wird. Also in 20 Minuten wäre dann aber definitiv da, ist im Endeffekt schon in der Abfahrt. Ich persönlich glaube, dass sogar der zweite Mitarbeiter bereits schon diese Schiebetüre von ihrem Sprinter begonnen hat aufzumachen. Und daran lag es dann wahrscheinlich auch, dass es 19.30 Uhr wurde, weil er einfach nicht mit dieser Türklinke umgehen konnte. Das hat er nicht geschafft. Ja. Aber um 19.30 Uhr waren sie ja dann da und haben dann halt auch noch die Garderobe vergessen. Aber ja, was willst du machen? Ansonsten lief's gut und du, sieht gut aus. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Facebook. Facebook. Falls. 19 Likes brauchen wir noch. Also, ob du deinen Bekannten und Verwandten... Noch nicht, nee. Und da schämst du dich als MMA-Fan? Natürlich nicht. Nee, aber das ist doch... Also ich meine, als Wrestling-Fan kann ich es nachvollziehen. Das meine ich jetzt nicht, um irgendjemanden zu dissen, sondern das ist wirklich mein Ernst. Also, die Leute gucken dich immer an, als wärst du geisteskrank, wenn du sagst, du guckst Wrestling. Mache ich jetzt aber. Hat aber auch lange bei uns gedauert. Bis wir es begriffen haben. Aber jetzt mit der UFC gibt es manchmal ähnliche Reaktionen. Kann ich dir schon mal versprechen. Da wird sofort davon ausgegangen, dass da gekämpft wird, bis jemand stirbt. 11 Freunde von mir gefällt aber schon MMA Radio. 11 Freunde von dir gefällt MMA Radio? Ja. Oh, Chris, auf dich und deine Fake-Accounts ist echt verlassen. Das ist wirklich toll. Das wusste ich gar nicht. Das ist schön. Also entweder kennst du alle Menschen auf Facebook oder alle Menschen kennen dich. Man weiß es nicht. Jedenfalls, da geht es noch nachzubessern. 19 Likes, die muss man doch noch schaffen können mit diesen paar Worten. Wie lange ist es noch? 6 Wochen? 7 Wochen das Jahr? Ah, 40 Wochen. Also es ist noch eine Weile. Ja. Also deswegen mal hopp auf Facebook und liken. Mit Twitter bin ich zufrieden. Da läuft's. Twitter haben wir voll im Griff. Twitter sind wir mittlerweile angekommen bei 41 Likes, aber das sind nicht irgendwelche Likes. Wir haben wirklich nur die besten Liker. Ja. Nur mal so ein kleiner Auszug. Uns folgt MMA Show News. Ja, das ist... Verstehen. Das ist im Endeffekt, das hier steht, The Hollywood MMA Show is hosted by David Kano and Jason Sitzo. Siehste? Ja. Und wer die beiden nicht kennt, der weiß ich auch nicht. Also ich glaube, der eine hat früher für Joe Rogan die Skripte geschrieben und der andere, den kennt man halt. Dann folgt uns Fat Clap. Ist, glaube ich, die bekannteste Radioshow und Partyreihe hier bei mir in der Wohnung. Und jetzt wird es aber wirklich international, Chris. Und vor allen Dingen jemanden, den man kennt. Ach, kann man die schon bei Twitter followen, Fat Clap? Ja, absolut. Da muss ich das mal machen. Kevin Casey. Wie heißt denn das? At Fettclap. Also das ist ganz einfach. At Fettclap. Das ist verwirrend ein bisschen, wa? Was? Also at, das At-Zeichen. Ja. Und dann AT Fettclap. At Fettclap. Ich fand nicht so witzig. Ja, auf jeden Fall folgt uns auch Kevin Casey. Den kennst du wahrscheinlich noch von Ultimate Fighter. So. Kevin Casey, Alter, da kannst du doch nicht. Du sitzt da. Ich suche jetzt erstmal at Fettclap. Mit einem Selbstverständnis, dass uns Kevin Casey folgt. Ey, Alter, wir haben Tim Boach haben wir abserviert, weil wir mit dem nichts zu tun haben wollten. Abgewatscht. Ja. Und Rick Story. Der folgt uns schon wieder, der Tim Boach. Ist ja Wahnsinn. Also wir sind da, ihr merkt, wir sind wirklich, im Endeffekt sind wir wirklich mittendrin. Wir sind Dana Whites V-Log als Twitter-Account, kann man sagen. Hast du gerade echt V-Log gesagt? Ja, klar. Ich habe erst nicht begriffen, was das heißt. Ja, und ein Mops kam in die Küche, folgt uns auch. Der Mops. Nein. Ja, klar. Das sind ja die besten Frauen der Welt. Die haben auf jeden Fall die geileren Sexgeschichten als wir. So, und richtig geil finde ich das Aktuelle bei iTunes. Das muss ich wirklich sagen, da wollen wir 20 5-Sterne-Bewertungen schaffen. Und Chris, das sind nur noch 4, die uns fehlen zum absoluten Erfolg. Blowout, ja. 16 5-Sterne-Bewertungen. Vielen, vielen, vielen Dank, ihr wirklich unzähligen Menschen, die uns 5-Sterne-Bewertungen gegeben haben. Folgende 5-Sterne-Bewertungen sind in den letzten Tagen eingetrudelt. Na, baut es noch auf oder soll ich jetzt irgendwas sagen? Ja, ich mache so eine dramaturgische Pause. Ach so. Storky316. Man kennt ihn aus dem Radio. Früher hat er sich gewundert, wenn wir ihn erwähnt hätten. Gefreut. Stürmt. Aber jetzt bringt es leider nichts mehr. Stürmt, schreibt. Mein Gott, bin ich verwirrt. It's time! Bringt UFC nach Germany. Und genau das ist unsere Mission, Chris. Mhm. Wir bringen die UFC nach Deutschland. 2014 präsentiert von MMA Radio. Ja. Ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Es gibt natürlich auch einen Fanstand, wo wir dann Autogramme geben. Und, und Chris lässt sich, glaube ich, für 90 Euro auch fotografieren. Chris, können wir das festhalten? Absolut. Okay, dann hat uns Denise Wolter, eine Frau, geil, eine Frau geschrieben, bezaubern. Übrigens, eben diese Denise Wolter hat die Geschichte mit der Katze gestern mir persönlich verifiziert. Mit der Muschi und sie er ist hat sie so aber nicht, er hat sie anders, er hat noch, du hast noch was ganz Wichtiges vergessen, nämlich, dass die Tussi mit einem Typen durchgebrannt ist, 2 Wochen bevor die heiraten wollten. Ah, oh ja, okay. Tut mir leid, ja, also ich habe ein paar wichtige Fakten. Wichtige oder Details habe ich vergessen, aber die Kernaussage, die hat ja dann immer noch gestimmt. Rest in peace, Kitty, bitch. Ich finde es trotzdem noch fürchtig. Auf jeden Fall, Denise Wolter schreibt, ich bin wirklich von jeder Episode vom MMA-Radio entzückt. Radio. Hat er so geschrieben. Verträumt und mit der Hand in meiner Hose hänge ich mit meinen Ohren jedes Mal aufs Neue an euren Lippen. Denise, Gedanken. Dann hat, jetzt muss ich mal gucken, wie dieser Name hier. Rennerwatte? Irgendwie sowas. Barau? Von Hunden am Po. Hat er geschrieben. Von Hunden am Po. Das bezieht sich, glaube ich, auf meinem doch etwas spektakulär. Auf die Geschichte gerade von den Bauleuten. Nee, von diesem etwas doch ja verstörenden Ereignis. Das glaube ich nicht, nein. Mit diesem Hund, der mir im Arschloch das glaube ich nicht. Mal. Auf jeden Fall schreibt er, die Sportart interessiert mich absolut überhaupt ganz und gar nicht. Allerdings könnten Ricky und Chris auch über Steuerrecht sprachflatulieren. Mhm. Gibt es dieses Wort, Chris? Ja, das ist so eine Art verbaler Furz. Kommen wir uns eigentlich nicht blöd vor, dass wir uns dieselbe Scheiße schon vor 3 Minuten erzählt haben? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich auch nicht. Und es wäre lustig und hörenswert. Also solche Bewertungen, die gehen natürlich runter wie Öl. Hm? Sollte einer nicht genau wissen, was er zu diesen 5 Sternen dazu schreiben soll. Dann kopiert er einfach ein paar Texte. Ich habe hier im Endeffekt ein paar Beispiele. Nehmt euch mal bitte einen Stift und ein Blatt zur Hand. Ich muss kurz warten, Chris, bis die meisten haben ja das nicht mehr neben dem Podcast-Abspielgerät liegen. So, und dann kann man als Überschrift schreiben, der Podcast mit Schlagkraft, mit Power. Der Podcast mit Power. So, das wäre eine schöne Überschrift. Und als Text, Chris, würde ich gern sowas hören wie voll, reicht eigentlich, voll 3 Punkte. Das ist, so kann man es machen. Oder, Chris? Mhm. Gut. Dieser Podcast hat wirklich schlagkräftige Argumente. Ja, so. Jetzt wird es aber ein bisschen redundant. Also jetzt haben wir den Witz 2-mal hintereinander gemacht. Beim ersten Mal war es schon nicht lustig. Mhm. Aber gut, die Aktion läuft natürlich weiter. Wir hoffen wirklich auf den ganz großen Wurf. 50 Likes bei Facebook, 20 5-Sterne-Bewertungen bei iTunes. Ist das denn eigentlich auch der Fall, wenn wir dann mit 51 haben? Dann hör mal auf. Das abgesagt hat, wird? Wir machen eine 24-Stunden-Sendung. Das ist klar. Nee, Scheiße, ja. Nee, also jetzt lass uns doch erstmal diese 50 schaffen. Ich glaube, das wird schon schwer genug. Und danach, also wie gesagt, also ich hoffe ja, dass ich bis Ende diesen Monats umziehe. Ansonsten werde ich auf der Straße stehen. Aber gut. Aber es gibt ja LTE heutzutage. Von daher kann man ja auch von der Straße relativ in einer akzeptablen Qualität senden. Absolut. Deswegen, da mache ich mir gar keine Sorgen. Ich auch nicht. Aber es könnte natürlich so ein bisschen dann weitere Pläne bezüglich Livestreams und aufgeräumten Seiten, könnte das so ein bisschen im Wege stehen. Deswegen drückt die Daumen, dass sich meine Wohnsituation bald verbessert und ich wieder ein vollwertiges Mitglied der Küchenfraktion Mitte bin. Denn daran scheitert es. Also das ist mein größtes Problem, dass meine Küche immer noch nicht da ist. Gut. Ist erst ein halbes Jahr, aber gut. Ja, dann können wir eigentlich mal anfangen, uns so langsam an das Event ranzutasten. Bin ich auch mal gespannt. Ich habe aber noch ein paar News, Chris. Schön. Auch heute muss man wieder sagen, ich gucke mal ganz kurz, eine Einleitung von, was waren das, 20 Minuten? Gefühlt, ja. Haben wir aber auch alles abgearbeitet. Haben wir eigentlich gesagt, wo man uns erreichen kann? Wenn man zum Beispiel einen Autogrammwunsch hat, dann schickt doch am besten eine E-Mail an mmaradio.de@gmail.com. Das ist die Postadresse. Müssen wir natürlich eine frankierte Rück-E-Mail mit beilegen. Dann schicken wir euch Autogrammkarten. Solltet ihr einfach nur Bock haben, mit uns mal in die Kiste zu gehen, kann man uns am besten erreichen unter facebook.com/mmaradio.de. Und für die ganz Verrückten unter euch, die finden uns auf Twitter unter @mmaradio.de. Jetzt warte ich eigentlich gerade darauf, dass du mich mal lobst. Schön. Danke. Dann kommen wir zum eigentlichen Business, zum Kernpunkt dieses Podcasts. Ja. Und zwar ist das die UFC. Wir nennen uns MMA Radio. Im Herzen denkt ihr euch einfach UFC Radio, bitte. Darauf lege ich immer noch Wert. Der Rechtsstreit ist noch nicht ausgefochten. Es geht um Lyoto Machida. Der hat seinen nächsten Gegner endlich serviert bekommen. Du weißt, er wollte gerne gegen Vitor Belfort antreten. Spricht man den so aus? Ja, ich schon. Vitor Belfort hat aber diesen Kampf völlig überraschend abgelehnt. Damit konnte wirklich keiner rechnen, dass Vitor Belfort da keinen Bock drauf hat. Das hat aber sich auch schon das Camp von Lyoto Machida im Vorfeld gedacht und hat schon mal verlautbaren lassen, dass sie nicht davon ausgehen, dass Belfort diesen Kampf annehmen wird. Und Dana White hat einfach nur gesagt, diese Brasilianer machen mich wahnsinnig. Wieso, was hat denn Belfort? Der ist doch... Naja, der sucht sich erstens mal so ein bisschen seine Gegner auch immer gerne selber aus. Also leichtere Gegner, oder was? Nee. Das darf man so nicht sehen, aber er hat zum Beispiel keinen Bock gehabt, gegen Tim Kennedy mal anzutreten. und hat dann den Kampf gegen Dan Henderson vorgezogen und auch hat mitbedingt den Weg hoch in die Light Heavyweight Division. Also es ist schon, ja, der eine will nicht gegen den anderen kämpfen, weil sie irgendwelche Trainingskumpanen sind. Mhm. Und das ist halt wirklich ein bisschen, ja, manchmal ist es ein bisschen lächerlich. Wenn wir übrigens schon bei Vitor Belfort sind, gibt es auch noch eine schöne News. Da hat er gemeint, er würde jetzt sogar aufhören, Testosteron zu, also diese Testosterontherapie würde er absetzen, ja, aber dafür will er auch einen Titelkampf. Finde ich fast schon sympathisch. Es scheint ja fast so, als wäre die Testosteronkur, die er zu sich nimmt, agreed. Mhm. Ist das so? Ja, ja, absolut. Er kämpft deswegen nicht in Las Vegas, weil er da keine Lizenz kriegen würde. Und er würde aber in Las Vegas kämpfen für einen Titel. Und dann müsste er halt aufhören mit dem Testosteron-Bullshit. Wir haben ja das letzte Mal schon darüber gesprochen, wie man dazu stehen kann. Also ich finde es weiterhin sehr fragwürdig, wie die UFC vor allem damit umgeht. Dem würde ich einen Riegel davor schieben. Und das Interessante wird sein, sollte Vitor Belfort Dan Henderson besiegen, dann wird es langsam schwierig für die UFC, ja, gegen einen Titelkampf zu argumentieren. Also sprich dann aus gegen den Sieger aus Silver versus White Man. Würde ich so sehen, ja. Ist natürlich da auch nochmal die Frage, ob es danach vielleicht gleich einen dritten Kampf gibt. Wer weiß das schon? Also, ja, weiß ich. Ja, das ist wahr. Aber Vitor Belfort. Also können wir sagen, aus dem Sieger der Feud, Silver versus White Man. Ja. Ich weiß es halt nicht. Eigentlich kann ich mich da gar nicht richtig reindenken, weil für mich persönlich das gar keinen Sinn macht, diesem Mann einen Titelkampf zu geben, weil das einfach nur lächerlich ist, was der abzieht. Also, ich brauche jetzt nicht nochmal damit anfangen, dass es halt einfach sein natürliches Schicksal ist. Er sagt ja selber, ja, also er wurde auch getestet und da hat man nun auch wirklich festgestellt, dass er einen viel zu niedrigen Testosteronwert hat und er muss das ja machen. Und also ich, nee, komme ich nicht mit klar. Sieht aber auch ein bisschen freakig aus, oder, von der Statur? Ja, ja, es ist auf jeden Fall mehr nicht zu seinem Schaden gewesen, dass er diese Therapie begonnen hat. Das kann man so sagen. Aber ganz schnell zurück zu Lyoto Machida, weil die Vitor Belfort und TRT-Nummer, die haben wir ja durchgenommen schon in der letzten Folge. Lyoto Machida wird jetzt auf Gegard Mousasi treffen. Den hast du... Mousasi ist doch der Augenmann, ne? Nee, das ist nicht Mousasi. Gegard Mousasi ist der Typ, der im April eigentlich gegen Gustafsson kämpfen sollte. Dann ist aber Gustafsson aus diesem Kampf genommen worden, wegen diesem komischen Cut über dem Auge. Mhm. Und wurde ersetzt durch Latifi. Und dann gab es so einen komischen... Latifi. Der war der mit den Augen. Nee, auch nicht. Wer war denn das mit den Augen? Ach, wie hieß denn der nochmal? Den habe ich schon wieder vergessen, den Typen. Makadeshi oder so, oder? Ja. Hieß der? Makadeshi oder irgendwie so, genau. Auf jeden Fall, den meine ich nicht. Und Gegard Mousasi hat sich dann irgendwie eine Knieverletzung zugezogen, hat seit April auch nicht mehr gekämpft. Und jetzt sein nächster Gegner ist also Lyoto Machida. Am 8.2. in Brasilien findet das Ganze statt. Mhm. Mousasi, kurz, vielleicht für dich interessant, ehemaliger Strikeforce Light Heavyweight Champion. Also ist jetzt nicht irgendwie nur Fallobst oder so. Und ich finde den Kampf auch sehr interessant. Also die Ansätze, das gefällt mir einfach. Ja, also ich habe nicht damit gerechnet, dass es gegen Gegard Mousasi gehen wird, weil der eigentlich ein Light Heavyweight Kandidat ist. Und auch in der Verlosung stand, unter Umständen im März gegen Gustafsson anzutreten. Und er geht jetzt eine Gewichtsklasse runter. Er geht auch ins Middleweight. Und das ist schon ein interessanter Kampf. Der ehemalige Strikeforce Light Heavyweight Champion gegen den ehemaligen UFC Lightweight Heavyweight Champion. Light Heavyweight Champion. Light Heavyweight, so rum. Ja. Also freue ich mich drauf. Finde den Kampf von der Ansetzung her sehr, sehr sehr, sehr schön. Da freue ich mich wirklich drauf. Das kann man hier an der Stelle mal verlautbaren lassen. Und wenn wir gerade eben schon das Thema Gustafsson angesprochen haben, da gibt es schlechte News, denn der Kampf gegen Little Nock fällt aus. Na, warum? Weil sich Little Nock verletzt hat. Die dumme Sau. Eine Rückenverletzung, fällt bis Mai 2014 aus. Und damit fällt natürlich auch der Kampf gegen Gustafsson aus. Wer jetzt auf den großen Alexander treffen wird, das kann ich dir nicht sagen. Vielleicht wurde das auch schon irgendwo bekannt gegeben, Aber aufgrund meiner Wohnsituation, ich möchte es wirklich nicht überstrapazieren, das Thema, aber aufgrund meiner Wohnungssituation konnte ich in den letzten Tagen den Newswald nicht so richtig aufforsten, nennt man das, glaube ich, oder? Wenn man alles abschlägt. Das sagt man so. Ja. So nicht anders. Mhm, so ist das. Weitere Verletzungen habe ich auch noch zu bieten. Und zwar hat sich Zach Gummings verletzt und wird im Kampf, also er sollte eigentlich gegen Sergio Moraes antreten und wird jetzt dadurch Sean Spencer ersetzt. Und ich ärgere mich so ein bisschen, dass Zach Gummings sich verletzt hat. Das Ganze bezieht sich übrigens auf das Ultimate Fighter Finale am 30.11. Da hätte er kämpfen sollen. Ärgert mich so ein bisschen, weil ich fand den eigentlich gar nicht so schlecht in seiner letzten Performance. Jetzt muss ich nur noch mal gucken, wie sein Gegner damals hieß. Kann ich auch vielleicht nachreichen. Aber insgesamt im Haus damals, das ist ja auch ein ehemaliger Kandidat von Ultimate Fighter, fand ich ihn gar nicht so gut. Aber in seinem letzten Kampf hat er mich wirklich überzeugt. Da fand ich ihn richtig stark und habe mich eigentlich gefreut auf einen weiteren Kampf. Der Kampf, den ich meine, war gegen Ben Alloway und fand statt bei der 27. Fight Night Condit gegen Kampman 2. Da war die Geschichte. Da ist er mir wirklich positiv aufgefallen. Schade, dass er jetzt Ende des Monats nicht dabei sein kann, aber der wird definitiv wieder zu sehen sein. Was haben wir sonst noch hier? Johnny Eduardo und Lucas Martins haben sich beide verletzt. Deswegen wird es bei der 31. Fight Night in Brasilien nur noch 11 Kämpfe geben. Mm. Aber das ist mir eigentlich egal. Ist das die Belfort-Henderson-Ding? Das ist genau das Ding. Und John Jones gegen Glover Teixeira, da warten wir ja alle sehnsüchtig jetzt endlich auf ein Datum, wann das Ganze stattfinden soll. Das Camp von John Jones hat sich, oder was, das Camp ist eigentlich blödes Gequatsche. Es war sein Manager, der gesagt hat, perfekt wäre es für John Jones, wenn er im März antreten könnte wieder. Also die Pause sollte bis März gehen. Aber man hat auch kein Problem damit, wenn die UFC sagt, wir wollen Jones gegen Teixeira bei UFC 170 und das wäre dann der 22.2., sprich irgendwo zwischen 22.2. und Ende März wird John Jones seinen Titel erneut aufs Spiel setzen und dann auf Glover Teixeira treffen. Ein Kampf, auf den ich mich eigentlich auch schon wirklich richtig freue, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Wie geht's dir da? Ich mag Glover Teixeira eigentlich schon. Warum lachst du da jetzt? Ja, weil du das so über die Bande... Aber eigentlich freue ich mich nicht so auf den Kampf. Okay. Also ich schon. Gut. Warum denn? Ja, weil ich... Also bei Glover Teixeira ist halt, das ist halt ein richtiger Striker. Das ist ein Boxer, der auch da was drauf hat. Und ich fand, dass das ein Problem ist von John Jones. Wenn er es mit einem Boxer zu tun hat, Gustafsson hatte ja auch seine großen Momente in dem Fight durch sein Striking. Ja, also wenn man, ich will jetzt nicht sagen, also dass John Jones da ein Problem hat, das habe ich jetzt ein bisschen falsch ausgedrückt, aber John Jones ist ringsrum, finde ich, ein sehr, sehr perfekter Kämpfer. Mhm. Und wenn du ihn irgendwo packen kannst, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dann über Striking. Und vor allen Dingen, wenn du so eine Dampfwurmel in der Hand hast wie Teixeira. Mhm. Bringt dir natürlich nichts, wenn du nicht an den Gegner rankommst. Und da kommen natürlich wieder John Jones Legkicks und seine Schnelligkeit und einfach auch sein Größenvorteil, der da mit Sicherheit dann ihm wieder in die Karten spielen könnte. Aber ich finde die Paarung interessant und auch die Situation für Teixeira. Er hat ja nichts zu verlieren. Man spricht ja jetzt schon über den nächsten Kampf von John Jones gegen Gustafsson und überhaupt nicht über Teixeira. Ja, das tun wir doch aber alle. Aber das ist das Gute für ihn, glaube ich. Ich meine, wenn man jetzt hier so eine Geschichte aufbauen würde wie Teixeira seit Jahren unbesiegt und jetzt trifft er auf Jones und das wird jetzt hier die große Nummer für John Jones. Wenn er den nicht besiegt oder wenn er den besiegt, dann ist er der Größte und pipapo. Das machen sie ja alles nicht. Und das kann eigentlich für so ein... Ich habe mir so viel Footage angeguckt in der letzten Zeit zu 167, ne? GSP gegen Hendricks. Ja. Irgendwie, du bist ja der große Johnny Bones-Fan. Auch wenn Georg St. Peter-Männchen eher introvertiert ist und eher nicht so Excitement ist, so von der Ausstrahlung her kann ich dem mehr abgewinnen. Auch wenn er von A bis Z nicht so excited ist, auch im Ring jetzt nicht unbedingt. Wieso bin ich denn der große Johnny Bones-Jones-Fan? Da habe ich aber schon einiges gehört aus deinem Umfeld. Jetzt nochmal. etc. Du schläfst in Bettwäsche, Unterwäsche etc. Ja, Hab ich schon gehört. Ja, aber ich habe keinen Kämpfer, den ich besonders hervorheben will, sondern wenn es zu einem Kampf kommt, dann schaue ich mir die beiden Typen an, die da aufeinandertreffen. Mhm. Und ja, manchmal habe ich Bock dann, dass der eine gewinnt. Manchmal habe ich Bock, dass der andere gewinnt. Manchmal gefällt mir der Kampfstil besser, manchmal der. Manchmal erhoffe ich mir natürlich dann auch so eine Art Cinderella-Story wie Conor McGregor zum Beispiel. Oder Gustafsson. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass John Jones jetzt für mich mein Lieblingskämpfer ist. Ich bewundere ihn. Hast du denn da gar keinen Lieblingskämpfer? Es gibt halt Leute, die für die ich häufiger DC, Chael Sonnen. Nee, das Chael Sonnen ja, aber das ist zum Beispiel, mir ist das jetzt zum Beispiel auch egal, die Geschichte gegen Rashad Evans oder so. Das interessiert mich halt einfach nicht. Und aus dem Grund kann ich dann ja nicht von mir sagen, dass ich ein Fan bin von Chael Sonnen, weil dann würde es mich ja interessieren. Also es ist einfach der Sport an sich, den ich wahnsinnig gerne gucke. Ja, Anthony Pettis, absolut. Wenn der in den Octagon steigt, dann schlägt mein Herz hoch. Weil ich aber weiß, ich kriege immer eine geile Show geboten. Mhm. Ja, also, ja, das ist es im Endeffekt. Also Pettis würde ich jetzt, wenn ich einen hervorheben müsste, würde ich den hervorheben und natürlich die großen drei. Ganz klar, John Jones, John Jones, Velasquez, Matze Schwarz und ja. Nein, Anderson Silva wollte ich natürlich sagen. John Jones, Anderson Silva und GSP. Das sind natürlich so, schon die drei, die da freue ich mich jedes Mal, wenn die einen Kampf Aldo? Haben. Auch, Jose Aldo auch, aber das ist mehr so, irgendwie habe ich bei dem immer so den Gedanken, da kommt bestimmt mal irgendeiner und haut den einfach so weg. Also so, da ist so ein Kribbeln immer mit dabei. Anders wie jetzt bei John Jones, wo du halt wirklich nur auf ein Upset hoffen kannst und Aldo sehe ich, obwohl das viele sagen, aber ich sehe den nicht so sehr enteilt, wie viele das so manchmal rüberbringen, dass er mehr oder weniger in seiner Gewichtsklasse alles besiegt hat und nichts geht mehr. Und er hat jetzt Chad Mendes endlich mal die Flöte in die Hand bekommt. Also für mich ist da schon noch einiges zu holen Competition für Aldo. Und die will ich auch sehen, die Leute. Ich will sehen, wie er da auf die diversesten Leute trifft. Und da freue ich mich auch drauf. Jetzt gegen Lamas ja dann nächstes Jahr bei 169. Das finde ich schon interessant. Also das ist schon, ja. Aber es ist definitiv ein Typ, den ich natürlich auch gerne sehe. Das Featherweight finde ich persönlich die uninteressanteste Division. Na gut, du hast Frankie Edgar, Cub Swanson. Frankie Edgar ist immer ein Kämpfer, den willst du dir angucken. Dann hast du natürlich noch einen Korean Zombie, ne, der eigentlich in den zwei Fights, die ich gesehen habe, immer ein Feuerwerk abbrezelt. Was denn? Fight of the Night das vorletzte Mal und letztes Mal war auch nicht schlecht. Bist du jetzt weggenickt? Nee, ich überlege gerade, ich kann mich jetzt an diesen Kampf erinnern gegen Aldo. Ja. Wo er sich da so komisch verletzt hat. Ja. Und davor, Dustin Poirier, das war, Fight of the Night, ja, stimmt, ja, ja, ja, okay. Ich muss es gerade in mich, also ich bin gerade praktisch durch mich durchgelaufen und habe dringend diese Tür gesucht hin zu Korean Zombie und ich bin mehrfach falsch abgebogen. War bei Yoshitatsu. Das wäre cool. Das wäre aber auch cool, wenn der Korean Zombie einen Cameo-Auftritt bei Walking Dead hätte, oder? Als Vater von dem anderen Typen. Von Glenn. Von Glenn, so heißt er, ganz genau. Ja, nee, lass uns ganz kurz hier nochmal die Featherweight-Geschichte weiter ausführen, Chris. Dustin Poirier ist mit dabei, dann natürlich Dennis Siver. Ja, Raumtauschkick. Genau, wir warten. Immer, nur deswegen habe ich ihn genannt. Meister! Ja, also das sind schon, Clay Guida ist mit dabei. Also Guida habe ich noch nie gesehen. Doch, hast du schon gesehen, das ist der, der hat gegen Chad Mendes verloren und Chad Mendes war der Erste, der ihn ausgenockt hat. Ah, oh, okay. Das ist gar nicht so lange her, war bei 164. 164 war das. Also müsstest du eigentlich gesehen haben. Doch, den Eric Koch finde ich jetzt auch ganz schön underwhelmed. Kannst du das belegen mit irgendwelchen Fakten? Naja, ein Fight gesehen, meine ich. Ja, Okay, du hast definitiv einen Fight von ihm gesehen. Das war das nicht sogar Fight of the Night gegen Dustin Poirier? Ich weiß es gar nicht mehr genau. War auch bei 164. Aber den fand ich eigentlich gut, den Kampf. Wo ist denn eigentlich Passi in welcher Division? Unser Pascal Kraus, der ist nirgendwo in der Top 10 vertreten und müsste doch ein Welterweight sein, oder? Ich weiß nur, dass er nächstes Jahr an der Show ist hier. Na, das wäre natürlich... Das bei sowas müsstest du eigentlich aus vergangenen Zeiten gelernt haben, dass du dich bezüglich irgendwelchen... Also einfach, du müsstest dich bedeckt halten bei sowas. So, aber jetzt dafür mache ich jetzt wieder den Plop-Angriff. Verstehst du, was ich meine? Nö. Das geht nämlich immer nach hinten los. Nee. Doch. Nee. Diese Menschen sind so gefressen von Neid, dass sie dir das nicht gönnen, Chris. Ich habe keinen Neid in dieser Podcast-Welt. Was alle anderen Menschen machen, ist mir scheißegal. Du wirst es schon noch, sehen. Also gerade hier in diesem MMA-Biz, da gibt's ja nun gar nichts. Ja, du hast natürlich recht. Bei dem Patch macht nichts noch eine kleine Kackwurst. Hier lass uns weitermachen mit ein paar News. Und zwar kannst du dich daran erinnern, dass ich dir erzählt habe, dass Cain Velasquez völlig überraschend bis April gesperrt wurde, aufgrund eines Kieferbruchs, von dem eigentlich niemand wusste. Ja, ich wusste eigentlich nur der Typ, der diese Sperren ausspricht davon. Und ja, mittlerweile hat man dem offensichtlich irgendwie einen Platz in einer geschlossenen freigeräumt und seine Entscheidung auch... Hast du was gemacht? Wir haben jetzt 33 Likes. Ich habe nämlich ein paar Invites weg losgeschickt. Super. Ey, Mann, du bist ja echt ein Sack. Na, du, ich bin ja mitten bei einer sehr interessanten News. Nämlich ja, ich nerve meine Freundesliste hier mit Followt uns mal. Super. Also, Cain Velasquez wird dann nun doch nicht bis April gesperrt sein. Er hat die Freigabe... Hatte wirklich keinen Kieferbruch? Nee, hatte wirklich keinen Kieferbruch. Er hat die Freigabe lächerlich. Schon... ich weiß gar nicht, hat er die für der, ich weiß es jetzt nicht, da erzählen wir lieber keinen Blödsinn. Fakt ist, Cain Velasquez nicht bis April 2014 gesperrt, alles andere wäre ja auch völlig geisteskrank. Dann hat sich Wanderlei Silva nochmal zu Wort gemeldet. Es geht natürlich um TUF, also Ultimate Fighter 3 in Brasilien. Er gegen Jair Sonnen. Ultimate Fighter 3? Ja, das ist die dritte Ultimate Fighter Ausgabe in Brasilien. Okay. Und er hat sich nochmal diesbezüglich geäußert und meinte erneut, er will Team Brasilien gegen Team USA. Er möchte einfach nicht sehen, wie Jair Sonnen Brasilianer zum Kampfe ausbildet. Das sieht er überhaupt nicht ein, was das soll. Und er hat dann auch noch was ganz Interessantes gesagt. Er meinte nämlich, wenn diese nächste Staffel keine Ratings zieht, dann kann es gut sein, dass der Sender keine vierte Staffel mehr möchte. What? Aber wie sollte man eine Staffel besser besetzen als mit den beiden, frage ich dich. Nö. Cain Velasquez noch vielleicht? Nö, das ist... Cain Velasquez ist ja jetzt niemand, der dafür Excitement im Turnier dann sorgt. Also er ist halt ein Trainer und ja, die Leute coachen. Wenn das nicht Ratings zieht, welche Paarung denn dann? Wer die Geschichte mit John Jones und Jair Sonnen gesehen hat, der kann sich schon vorstellen, wo das hinlaufen könnte, weil Jair Sonnen aus meiner Sicht ein sehr guter Coach ist und sich dann auch nur darauf konzentriert und gar nicht so sehr da auf der Konfrontation mit irgendwelchen anderen Gegnern, gegen die er dann mal irgendwann kämpfen wird, sich davon ablenken lässt, sondern gegen John Jones hat er sich wirklich auf seine Kämpfer konzentriert und hat das Ding ja auch dann für sich klar entschieden. Also ich weiß, ich bin mal gespannt. Also ich hoffe schon, dass er da ein bisschen Show macht, aber ich würde mich auch nicht wundern, wenn er wieder den Trainer raushängen lässt, sage ich jetzt mal so. Die Geschichte ja, bei der TUF mit John Jones hat er ja auch ordentlich gestichelt gegen Johnny. Nee, und er hat sich angenommen. So. Natürlich. Nee. Das habe ich jetzt noch geguckt, ein paar Folgen. Oh. Was? Das war eigentlich nicht so, dass die sich da groß einen reingedrückt haben. Na, Jair Sonnen hat des Öfteren mal ein paar freundliche Worte in Richtung Jones gegeben. Aber Jones hat es alles weggelacht. Wir sind ja so Best Buddies. Ja, es gab dieses Interview bei irgendeinem UFC-Event. Da kann ich mich an die Geschichte erinnern, als Jair Sonnen da abgegangen ist wie ein Schnitzel und John Jones stand dann da und hat im Endeffekt gesagt, ja, interessiert mich nicht. Aber jetzt bei Ultimate Fighter an sich, bei der Show, da kann ich mich daran jetzt, kann aber auch daran liegen, dass ich es verdrängt habe. Also, sag mal, was ist ein, Chael Sonnen brüstet sich ja die ganze Zeit bei Twitter damit, dass er Mr. Pay-Per-View ist. Ist das so? Hat er die meisten Pay-Per-Views verkauft? Nee, da würde ich Brock Lesnar noch definitiv über ihn setzen. Aber er ist halt ein Showman. Fällt es auch jedes Mal drauf rein, krass. Wenn er jetzt gesagt hätte, er hätte den längsten Penis, hättest du es ihm auch geglaubt. Nee, da kenne ich ihn ja dich. Ja, stimmt. Stimmt. Hab neulich einen großen Witz gemacht. Und ich habe nämlich meine Wand in meiner neuen Wohnung gestrichen. Ich habe schlechte Erfahrungen mit Witzen gemacht. Und dann hat meine Frau gesagt, sie möchte noch einen anthraziten Streifen an dieser Wand haben. Und dann sagte ich zu ihr, naja, wie breit soll denn der Streifen sein? Eher so wie mein Penis oder dann doch nur wie so ein LKW? Das ist schon lustig auch, wa? Johnny Hendricks hat einen großen Deal an Land gezogen. Und zwar wird der gesponsert von Reebok beim nächsten Kampf. Ich dachte von Osram Glühbirnen. Gegen, ganz ruhig, Chris. Naja, gegen, weil er doch da bei dem Werbeclip von den Glühbirnen zerschrotet wurde. Ja, ja. Gegen GSP. Ja, und das Besondere an dieser Nachricht ist eigentlich, dass Reebok zum ersten Mal im Octagon zu sehen sein wird, denn bislang hat Reebok gesagt, nö, ich zahle hier diese Tax, diese Steuer nicht für Werbung, die du ja bezahlen musst, wenn du innerhalb eines Octagons oder bei einem UFC-Event. Ach, sind die im Octagon als Werbung oder dran? Johnny Hendricks wird das irgendwie auf dem Schlüpper haben, das Reebok-Logo. Aber also nicht das, so wie Battlefield 4 letztes Woche. Nee. Wenn du das aber möchtest, dann musst du nicht nur den Johnny Hendricks dafür bezahlen, sondern auch die UFC. Die UFC will praktisch eine Tax dafür, dass Johnny Hendricks Reebok auf seine Hose trägt. Okay. Das wollte Reebok bislang nie machen, weil sie hatten auch wie schon mal... Wie hoch liegt die prozentual? Weiß ich nicht. Was war denn das? Ach nee, das war eine andere Geschichte mit $20,000. Reebok hat auch schon mal Rampage Jackson gesponsert und damals durfte Jackson dann keine Reebok-Sachen tragen, weil halt Reebok gesagt hat, nö, also das zahlen wir nicht. Und diesmal haben sie sich aber breitschlagen lassen, aber auch nur für diesen einen Kampf vorerst mal. Also nur für Reebok denn noch Major Player? Ja, in den USA absolut. Ich meine, okay. die ganzen Football-Teams rennen alle in Reebok rum. Mhm, Reebok eine richtig blöde Marke. Also in den USA hat das definitiv oder hat die Marke an sich schon einen Stellenwert. Okay. Ich kann das auch nachvollziehen. Ich meine, das ist doch eine eingesessene und etablierte Sportmarke. Also. Ja. Nicht? Ja, ich weiß nicht, ich finde da immer noch irgendwie Adidas am edelsten und am schicksten. Echt? Das kommt mir immer so... Also seitdem das damals in den 90ern so in war mit diesen komischen... Hosen darum zu rennen, hat die Marke für mich überlegt. Mit diesen aufgeknöpften Hosen. Ja, und kaum hast du dich davon gelöst, kamen dann diese scheiß Adiletten. Also, nee. Für mich ist, nee. Na gut, diese Knöpfhosen auf der Seite, das ist natürlich Asozialität in Persona. Ja, aber es ist halt sofort auch mit diesen drei Streifen verbunden. Ja, gebe ich dir. Das okay. ist für mich irgendwie, und Nike hat aber auch sowas Ordinäres und sowas Aufdringliches, weil die immer ihren kompletten, wirklich ihre kompletten Scheiß-Produkte voll taggen mit dem Dreckshaken da. Das geht mir irgendwie auch auf den Sack. Und weißt du, wie die Geschichte mit dem Haken zustande kam? Ja, das weiß ich. Wie denn? Sag doch. Da gab's, ich weiß nicht wann, Nike ausgerufen hat, mal ein Logo für die Firma zu machen. Auf jeden Fall haben die dann halt mal vor 100 Jahren, weiß nicht, vor 80 Jahren. Einer auf seinem Blatt eingepennt. Haben sie halt einen Wettbewerb in der Zeitung gesagt, hier kommt, macht mal alle einen Vorschlag für so ein Logo. Der Gewinner bekommt $30. Und das Häkchen, was wir jetzt auf den Nike-Schuhen sehen, das hat der Mann, der das erfunden hat, hat $30 dafür gekriegt. Und heute ist es eine der bekanntesten Brands der Welt. Wie ich finde, aber noch nicht erklärt, wie es zu dieser, wie es zu diesem Logo an sich kam. Nö, der hat das gemalt. Ja, klar. Ja. Aber ich kann dir ja mal erzählen, wie es zum MMA Radio Logo gekommen ist. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, und zwar war das so, dass ich irgendwas machen wollte. Also da saß jemand da zu mir und gesagt, du, wenn du jetzt hier ein Logo machst, dann kriegst du $30. Und dann habe ich gesagt, mach hier mal das MMA Radio Logo. Und dann habe ich $30 dafür gekriegt. Ja, so kam es dazu. Aber um mein Markenbashing noch zu vervollständigen, Reebok ist mir dann zu sportlich irgendwie so. Also wenn ich Sport machen würde, hätte ich damit kein Problem, aber so. Mhm. Nee. Was sagst du zu Puma? Hat einiges an Impact verloren, als es diesen Afrika-Hype gab, oder? Seitdem die ganzen Elfenbeinküste und so davon gesponsert werden. Nix gegen diese Länder, aber ich finde, es hat ein bisschen verloren an Impact dadurch. War für mich schon immer affig, als ich die Weiber da damals gesehen habe mit diesen kleinen Handtaschen, wo so Puma drauf stand. Mhm. Das waren auch immer so dünne, so eine Art Vorhipster. Also bevor es die richtigen Hipster gab, gab es diese Puma-tragenden Vollidioten. Nee, geht auch nicht. Nee, ich setze da einfach ein bisschen auf Understatement. Bei mir muss es nicht immer die große Marke sein. Mir gefällt Tommy Hilfiger oder sowas. Ralph Lauren, das gefällt mir. Josh Barnett unterzieht sich einen WADA-Test. Du weißt, es gibt ja zwei unterschiedliche Organisationen, einmal WADA und einmal WADA. Das eine ist mit V, das andere ist mit W. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann wird Josh Barnett unter diesen Regeln der WADA mit W kontrolliert. Und zwar nicht nur irgendwie einmal, sondern mehrfach. Manchmal sogar mehrfach in der Woche und die wollen das wohl einfach mal so testweise mit dem durchlaufen lassen. Ich überlege jetzt auch gerade, ob ich die Nachricht so richtig verstanden habe, denn das Interessante finde ich eigentlich daran, dass die UFC sich an dieser ganzen Geschichte beteiligt und ich fand eigentlich an den Kosten und ich fand eigentlich den Preis wirklich erschreckend. Wir haben darüber schon mal geredet, als das mit GSP und Johnny Hendricks aufkam. Und da legst du wohl wirklich $20,000 hin für so eine Testgeschichte. Hey. Was natürlich wiederum erklärt, warum die UFC da jetzt nicht strikter die Leute durchtestet. Aber ja, da hat man ja auch schon vor einigen Ausgaben mal eine Lösung vorgeschlagen. Von dir hört man entweder nichts oder das Klacken deiner Flasche. Ja, aber ich habe doch gerade gesagt, wir hatten doch vor einigen Ausgaben schon mal einen Lösungsvorschlag der UFC unterbreitet. Ja, ich erinnere mich, aber nicht. Dass man da einfach Tests streut. Unangemeldet. Ja, aber ich glaube, dass jeder einen Schalk im Nacken hat. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht umsetzbar bei diesen Kosten. Ja, warum denn nicht? Dieser scheiß Flasche da wird man ja aber doof. Warum denn nicht? Wenn ich jetzt sage, hier, der wird 15 Mal getestet, dann mache ich halt den nur noch 5 Mal und die anderen 10, die streue ich wahllos. Kostet aber auch eine Menge Geld. Hä? Kostet dasselbe. Nein, nein. Aktuell wird da ja gar nichts großartig gemacht. Dass Josh Barnett die Geschichte jetzt da mitmacht, ist eine News. Das sagt ja alles schon. Ich meine, wenn das eine News ist, dass Josh Barnett sich einem WADA-Test unterziehen wird bis zu seinem nächsten Kampf. Wer zahlt den? Dann, ja, habe ich ja gesagt, die UFC. Dann ist die Frage, oder im Endeffekt muss man sich da fragen, ob man nicht noch viel weiter vorne ansetzen muss und sich mal darüber unterhalten muss, dass es eine Selbstverständlichkeit werden sollte, dass Leute auf irgendwelche illegale Substanzen getestet werden. Ich meine, du fragst doch auch nicht, ob heute mal ausnahmsweise ein Fußballer nach dem Spiel getestet wurde, sondern du weißt ganz klipp und klar, nach jedem Spiel werden die Jungs da zum Pinkeln gebeten. Ja. Weißt du, also das meine ich so. Ich meine, klar, auch nach jedem UFC-Event an sich gibt es solche Drug-Tests und so weiter und so fort. Aber ich meine, das ist halt ein Tag und du hast 3 Fights im Jahr. Und was ist mit den anderen 359 Tagen oder was da noch übrig bleibt? Also ich glaube, dieses mit diesem Random-Testing und jeder wird zwischen 10 und 15 Mal im Jahr kontrolliert oder zwischen 5 und 10 Mal, ist ja egal, und unangekündigt. Ich glaube, da sind wir noch sehr, sehr weit von entfernt. Aber ich würde es begrüßen. Ich glaube, das würde dem Sport nicht schaden. So, nö, das glaube ich auch nicht. So. Wen würdest du was unterstellen? Oh, da tue ich mich schwer. Also ich unterstelle niemanden was. Nö, Punkt. Weil, was bringt's mir? Ich meine, ich habe keine Anhaltspunkte oder so. Da rennt jetzt keiner mit Pickel auf dem Rücken rum wie ein Geisteskranker. Also, Es ist einfach schwierig, da jetzt jemanden rauszupicken, wo ich sage, also der nimmt bestimmt irgendwas. Das würde ich nicht machen. Nee. Also wie ähnlich, also du hast recht, es ist keiner so derbe offensichtlich wie Ryback oder Batista. Ja, das kannst du wirklich überhaupt nicht vergleichen, das sehe ich genauso. Also gibt schon gut gebaute Leute, aber ich finde, das ist alles... Wobei, Vitor finde ich schon grenzwertig. Ja, gut, aber da ist es jetzt ja auch... Nur da würde ich sagen, das ist keine Freak of Nature. Das ist, ein bisschen vielleicht... Der hat einen Vitamin-Drop mal mehr genommen. Ja, vor allen Dingen der Wismus halt. Ja, genau. Noch eine Geschichte, die heute bekannt gegeben wurde. Und zwar gab es in den letzten Tagen... Kein Hype, aber es wurde so ein bisschen gekünstelt nach oben gespielt seitens der UFC. Wer denn nun auf dem Cover vom nächsten UFC EA Sports Game sein wird? Und sehr interessant, ja. Die Wahl fiel auf John Jones. Das fand ich jetzt wenig überraschend. Okay. Ja. Nur einer drauf? So sieht's wohl aus. John Jones. Mhm. Ja. John Jones. Also auf jeden Fall sprechen alle nur von ihm. Wenn dann noch jemand weiteres drauf ist, melde ich mich dann später in der Sendung nochmal. Ich google das jetzt einfach die ganze Zeit währenddessen. Aber ist auch noch nicht geleakt, oder? Was? Das Cover ist aber noch nicht geleakt. Doch, ich glaube, das habe ich schon irgendwo gesehen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wo es an mir vorbeigeflogen ist und ob das dann ein offizielles Cover war oder eher so eine Dingsgeschichte. Ein Mockup. Ja. Ich schaue gerade auf Facebook, ob es mir da untergekommen ist. Irgendwo habe ich schon so ein Cover gesehen mit John Jones auf dem neuen Spiel. Aber ich habe hier was. Komisch, das hätte mir doch auffallen müssen, dass da ein Cover revealed wurde. Ja, Chris. Da ist dir wohl einer durch die Lappen gegangen. Ja, finde keins. Na gut. Dann kommen wir jetzt auch mal zu was viel Wichtigerem, und zwar zu dem Event, das uns dann am Mittwoch ins Haus steht. Keine Ahnung, ob ich die Folge hier noch Montagabend online stelle oder erst am, wann ist das dann? Sonntag? Nee, Quatsch, was Sonntag? Ich bin völlig durch den Wind hier gerade. Dienstag, weil ich nebenbei dieses blöde Cover suche. Also ich habe hier was gefunden, es werden zwei Kämpfer. Jetzt habe ich das kurz nochmal durchgelesen. Ja. Es werden zwei Kämpfer auf dem Cover sein. Einer davon ist John Jones. Das steht schon fest. Ja. Und den zweiten, den kann man voten. Ah. Ja, da kann man voten. Und ich klicke da jetzt einfach mal drauf und gucke mal, wer da so zur Wahl steht. Sehr interessant. Ach so, das Voting ist noch nicht eröffnet, also Voting. Aber die Participants sind auch noch nicht. Hier steht, diese Kämpfer treten im Turnierwählmodus gegeneinander an. Demetrius Johnson, Dominic Cruz, Uriah Faber, Jose Aldo, Benson Henderson. Was macht der eigentlich da? GSP, Johnny Hendricks, Chris Weidman, Junior Dos Santos. Jay Sun ist wahrscheinlich für die Demo-Version. Jay Sonnen, Michael Bisping, Anthony Pettis, Daniel Cormier, Ronda Rousey, Misha Tate und Alexander Gustafsson. Ich bin mal gespannt. Sind so Fights immer, oder was? Wahrscheinlich machen die dann so eine Geschichte Rousey gegen Tate. Ja, das werden sie wahrscheinlich nicht. Ich hab's jetzt auch gerade gefunden. Ja, also Aldo versus Henderson, jetzt so, das kannst du voten. Wer davon gewinnt, genau. Nächste. Richtig. Und ich würde jetzt spontan tippen, dass Ronda Rousey da mit draufkommt. Würde ich auch schön finden. Ja. Mhm. Weil das ist ja auch nochmal was Besonderes. Das ist ja das erste UFC-Spiel, wo dann auch mal, logischerweise das erste, wo dann auch Frauen mit dabei sind. Ist das denn bestätigt? Muss ja, wenn Ronda Rousey und Misha Tate... Ja, da gab es auch schon Footage drüber. Das hast doch du mir sogar geschickt. Nee. Dann habe ich es irgendwie von Dennis Wrestler. Ja, also es könnte natürlich auch sein, GSP, klar, könnte immer dazu, Anderson Silva, ist der auch mit dabei? Habe ich den vorgelesen? Den habe ich gar nicht. Nein, ist nicht dabei. Das ist Whiteman, GSP, Aldo, Henderson, Ronda, Tate. Ding ist auch nicht, Cain Velasquez ist auch nicht dabei. Auch nicht, Nuno Dos Santos, Chael ist auch ein Kandidat. Ist ein Kandidat, der könnte natürlich einen Hype kreieren. Guck mal, Dominic Cruz ist dabei, auch merkwürdig, oder? Interessant. Ja, keine Ahnung, wie sie die ausgewählt haben. Ja. Also ich schaue hier gerade auf der deutschen UFC-Seite. GSP wird da genannt. Bisping. Was sucht Bisping in der Liste, schreibt einer. J.S. Sonnen. GSP liest man jetzt hier relativ häufig. Ah, das ist ein Twitter-Vote. Jetzt habe ich es auch begriffen. Dennis Klinge wird genannt. Mhm. Dennis Siever. Stell dir mal vor, Dennis Siever auf dem Game drauf. Mit einem Rounders-Kick. Das wäre ja super. Stell dir mal vor, mit so einem Hologramm-Cover, wie es so. Ja, genau, kannst du kippen und dann macht er einen Roundhouse-Kick. Aber geil wäre es, wenn es dann nebenbei noch so ein Geräuschding wie früher bei diesen Kühen eingebaut ist, wo man diese Kühen, die machen dann so Mu und dann macht immer, wenn du das Cover so drehst, sagt Dennis Siever immer, mach einen Roundhouse-Kick. Ich glaube, da machen wir das MMA-Radio-Spiel dann, was natürlich bei 2K erscheint. Das nee, bei THQ. Genau, ja, das entwickeln wir selber. Auf dem iPad. So, ja, aber das ist doch nochmal eine schöne Aktion, dass wir die hier mit in die Sendung nehmen konnten. Hm? Mensch, toll. Jetzt aber zum Event. Für wen votest du denn? Das habe ich noch. Ja, für wen vote ich? Für wen vote ich? Also von den Namen, die ich jetzt vorgelesen habe, würde ich mich über Ronda Rousey freuen, ehrlich gesagt. Also wir haben 16 zur Auswahl. Ja, ich würde mich über Rousey freuen. Auch ja. Pettis macht für mich keinen Sinn. Ich kann ja mal durchgehen. Demetrius Johnson, nee, macht für mich keinen Sinn. Dominic Cruz, viel zu lange ausgefallen. Uriah Faber, auch nicht. Jose Aldo nicht, Benson Henderson nicht. GSP, ja, kommt mal in die engere Auswahl. Chris Weidman, wahrscheinlich zu unbekannt. Junior dos Santos, ebenfalls engere Auswahl. JL Sonnen, weiß ich nicht. Ich glaube, JL Sonnen ist auch jemand, der polarisiert. Ich weiß nicht, ob er polarisiert. Was denn? Brauchst du nicht? Alles okay. Ja, aber ich vermute einfach, dass der ist ja jetzt keiner von diesen ganz, ganz Großen. Ich meine, es ist schon ein großer Kämpfer so, aber er hat jetzt keinen Titel gewonnen oder irgendwas. Also da gibt's halt, wie gesagt, so Leute wie GSP, Junior dos Santos, die den für mich eindeutig ausstechen. Michael Bisping sehe ich auch nicht, also absolut nicht. Anthony Pettis, nee, es war schon so ein Posterschalt, aber wahrscheinlich noch zu früh. Muss ich noch einen Namen machen. Daniel Cormier sehe ich nicht. Ronda Rousey absolut. Misha ja. Tate sehe ich auch leider nicht, obwohl die schönere Brüste hat. Und Alexander Gustafsson. Ja, und der Arsch ist Weltklasse. Nicht. Ja, also dann haben wir GSP und Dos Santos und Ronda Rousey. Und wenn ich mich zwischen diesen dreien entscheiden müsste, würde ich Rousey nehmen. Als nächstes St. Pierre und dann JDS. Aldo und Henderson hast du jetzt nicht gelesen. Doch, habe ich sogar gesagt, dass die für mich da keine Rolle spielen. Okay. In diesem Voting. Also stell dir mal vor, da ist so ein Demetrius Johnson-Eierkopf drauf. Nee, das kannst du vergessen. Das wird hoffentlich nicht passieren. Das ist dann eher so ein Favor. Aber stell dir mal vor, da wäre Bigfoot Silver drauf. Das aussehen würde. Kannst du gleich Great Khali drauf machen. Aber ich glaube auch, Ronda Rousey, Chael Sonnen. Wir denken alle, das wäre so ein Kennst du das, wenn am Strand so Idioten sitzen und sich so große Köpfe malen lassen? So comicartig? So ja, denken die alle, dass es sowas ist, vielleicht. Ja, ich glaube auch. GSP, Rousey und Sun. Das sind die. Sunnen. Nee, den sehe ich da nicht. JDS. Nein. Hab ich ja noch. Eher. Ach, JDS doch? Bin ich gespannt. Ich vote auf jeden Fall. Du votest und hältst uns auf dem Laufenden. Absolut. So, jetzt aber zur nächsten UFC-Veranstaltung. Fight for the Troops findet am Mittwoch statt, 6. November in Fort Campbell in Kentucky. Yeah. This is the 101st Airborne Division. Yes. So, und der Main Event... Hurra machen die doch immer. Ach so, ja, ich war noch nicht so oft mit dabei. Der Main Event ist... Dann musst du lachen, oder was? Tim Kennedy gegen Rafael Natal, gegen Sapo Natal, der auf diesem Bild von der UFC hier wirklich aussieht, als ob er irgendwie Brustimplantate hätte. Das ist allein schon das bringt mich dazu, diesen Main Event irgendwie zu verfluchen. Mhm. Wir haben ja schon davor so ein bisschen darüber gesprochen, dass es schon Sinn macht, einen Tim Kennedy da in den Main Event zu stellen. Und mit Natal hat man jetzt halt einfach kurzfristig reagieren müssen, weil er sollte ja gegen Lyoto Machida antreten, der gute Tim Kennedy. Dazu kam es nicht, wir wissen es alle. Und warum man dann auf Natal kam, keine Ahnung. ich bin gespannt, was er da, was, wie dieser Main Event wird. Also, Kennedy, Chris, hast du ja vorhin schon gesagt, habe ich noch nicht allzu viel von dem gesehen. Hm. Und das ist jetzt auch nicht besonders überraschend. Der hat bislang einen Kampf gehabt gegen Roger Gracie. Die Luschen, du. Hat er gewonnen, wa? Ja, das sind Falzen, meine Fresse. Und davor Strikeforce natürlich dabei gewesen. Und ja, ich kann über diesen Main Event überhaupt nicht. Da fehlen mir irgendwie so ein bisschen die Worte einerseits. Mir fehlt da wirklich die Idee, was die UFC da im Kopf hat. Weißt du was? Da hätte ich sogar eher Liz Carmouche, ne? Das American Girl. Sehe ich auch so, ja. Hätte ich ins Main Event gepackt. Ich kann über die beiden jetzt fast nichts sagen. Ich weiß, dass der eine auf Platz 1 in der Tennis-Weltrangliste ist. Und Tim Kennedy. Ja, also. Natal ist mit Sicherheit kein Fallobst, das muss man mal dazu sagen. Er hat diesen geilen Kampf gegen Thor Dröng bei dieser Fight Night in Brasilien abgeliefert. Kannst du dich daran noch erinnern? Das war, glaube ich, der einzigste Kampf, der wirklich spektakulär war. Anfang September, sehe ich gerade, war das. Natürlich habe ich den Event gesehen, kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja, aber der Kampf war wirklich großartig und war einfach toll zum Angucken. Das wird es wahrscheinlich sein, oder? Warum man ihn dahin punkt? Vielleicht. Er hat halt auch drei Kämpfe in Folge jetzt gewonnen. Ist auch nochmal so ein Punkt, aber nur damit man es mal ungefähr ein bisschen einstufen kann. Er hat halt vor noch nicht allzu langer Zeit, vor einem guten Jahr noch gegen Andrew Craig verloren, der ja jetzt auch nicht unbedingt jemand ist, weißt du. Aber gut, für ihn ist es eine Riesenchance. Ich meine, wenn er Tim Kennedy besiegt, dann, das ist für ihn wirklich eine Riesenchance. Deswegen freue ich mich, weil der ist ein sympathischer Typ so, aber ich kann da nicht ernsthaft über ein Main Event sprechen. Das ist aber sind wir ja wieder, ich bin ja hier der Hype will. Und natürlich ist das eine großartige Chance, wie du gerade sagtest, für Rafael Nadal gegen Tim Kennedy, der anscheinend schon eher mehr Impact hat, oder? Wenn ich das so höre. Ja, vor allen Dingen bei dieser Card. Ich weiß aber nicht, ob ich das als Main Event sehen möchte. Ich halte es da wirklich so. Ich warte jetzt einfach mal ab. In der Regel ist es schwer, schon sowas im Vorfeld zu verurteilen, wenn noch nicht mal der Kampf gekämpft wurde. Ja, aber nun, es ist doch aber die Denkweise vom Konsumenten. So ist die Denkweise. Dass wir beide das sowieso gucken, ja, das stelle ich ja gar nicht in Frage, aber. Wenn ich jetzt Konsument bin und denke ich mir, Kennedy, Natal. Ja, aber jetzt mal ehrlich, was denkst du, was der UFC wichtiger ist? Dass sich jemand denkt, bei einer Fight for the Troops Card oder dass sich jemand denkt, bei einer Fight Night in Manchester oder in irgendwo in Brasilien? Ich meine, die scheißen halt dann eher auf diese Fight for the Troops Geschichte. Verstehe ich aber nicht. Ja, verstehe ich schon. Du musst machen sie denn nicht hier Liz Carmouche? Hier machen sie schöne Hype-Videos. Hier, die ist von der Army, war kurz davor, den Titel zu holen gegen Ronda Rousey. Man hätte es ja alles so hinstellen können, ja? Sie hatte ihn im Sleeper-Hold, oder wie das heißt. Ja, ich glaube, das Event hat einfach diesen Stellenwert, den es bräuchte. Nein, ich meine, man hätte doch nur die beiden Fights tauschen müssen. Als Headline Alexis Davis versus Liz Carmouche, weil Liz Carmouche eben diesen Background hat, eben bei den Soldaten da zu kämpfen. Du unterschätzt aber Tim Kennedy in der Situation. Also Tim Kennedy ist halt nicht jetzt irgendwer und Tim Kennedy würde ich jetzt schon noch noch mal eher mit diesen Troops sozusagen unter eine Decke packen, wenn du verstehst, was ich meine. So, also ja. Liz Carmouche war halt eine normale Soldatin und Tim Kennedy hat, glaube ich, schon mit dieser ganzen Geschichte begonnen, während er noch bei der Army war und so. Also das ist, der ist halt einfach wirklich noch so ein Vollblut Army-Guy oder wie nennt sich denn die Typen da? Mir als Mann, der wirklich danach sucht, ich habe heute wirklich beim Essen gesucht, ob ich für diese Fight for the Troops Show ein paar schöne Videosachen sehe. Aber da geben sie sich anscheinend keine Mühe. Und hätten sie mir gesagt, hier Kennedy, das ist wirklich ein Soldat, der kämpft vor seinesgleichen und so, das wird eine geile Stimmung. Das hätte mir ja schon gereicht in einem 30-Sekunden-Clip. Jetzt haben sie jetzt online gestellt. Das haben sie aber mit Carmouche und Davis ja auch nicht gemacht. Nein, da weiß ich es aber von dem ganzen Hype-Kram gegen Ronda Rousey. Naja, also ich kann das schon nachvollziehen und ich glaube jetzt auch nicht, dass jetzt. Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn sie Liz Carmouche gegen Alexis Davis da als Main Event gemacht hätten, aber es hätte für mich jetzt persönlich nichts geändert. und wahrscheinlich auch nicht für einen durchschnittlichen Zuschauer. Also auch das hätte dann nicht ausgereicht, um die Leute da eher vor die Fernsehgeräte. Okay, das reicht mir schon jetzt für mich, auch wenn ich immer noch denke, dass es eventuell für den ordinären 0815-Fan nicht reicht, aber es reicht mir, okay, wenn Kennedy wirklich einen Background dazu hat. Das reicht mir dann schon. Er hat einen Background und für ihn ist es natürlich auch eine gewisse Nummer, sich in der UFC zu etablieren. Ich meine, wie vorhin schon gesagt, Rafael Nadal ist jetzt mit Sicherheit nicht irgendwie das große Sprungbrett hier, aber es ist jemanden, den du besiegen solltest, wenn du mehr vorhast hier. Der im Moment ein gewisses Momentum hat. Mir kommt es halt nicht so vor, aber es gibt bestimmt Leute, die es behaupten würden. Was willst du erst? Aber es kommt mir halt nicht so vor. Es ist halt so unbedeutend. Schön, Chris. Schönes Geräusch. Blup. Genau. Liz Camouche gegen, wir sollten vielleicht noch sagen, wer hier gewinnt. Tim Kennedy gegen Rafael Nadal. Also es würde mich überraschen, wenn Nadal das Ding gewinnt. Ich denke, Tim Kennedy ist in vielen dem guten Herrn Nadal überlegen. Es könnte interessant werden, wenn Nadal sich mit seinen Takedowns so einen gewissen Vorteil verschaffen kann gegen Kennedy. Aber selbst da, ich sehe Kennedy wirklich eigentlich in allen Belangen Rafael Nadal überlegen. Klar, also so wrestlerisch kann man mit Sicherheit argumentieren, dass Nadal da eher tiefer verwurzelt ist. Aber nee, ich tippe ganz klar auf Tim Kennedy. Also ich muss ganz klar sagen, eben weil Rafael Nadal einfach Sandplatz-Spezialist ist und wir jetzt natürlich auf Hardcourt hier dieses Match ausstreiten, muss ich ganz klar sagen, dass Tim Kennedy hier die Hand vorne ist. Also ganz klar. Muss ich auch sagen, Tim Kennedy wird dieses Ding ganz klar gewinnen. In drei Sätzen, glaube ich auch. Das ist doch Comedy. Das ist doch Comedy, Chris. Das ist Comedy. Habe ich sofort rausgehört. Gut. Liz Camouche gegen Alexis Davis. Interessanter Kampf. Denn, sag mir was über Alexis. Ja, komme ich dazu, denn die beiden sind die Gewinner. Wie erkläre ich das jetzt am besten? Also letzte Woche in Manchester gab es ja den Kampf Rosie Sexton gegen Jessica Andrade und diese beiden wurden eben von Alexis Davis und Liz Camouche besiegt. Ja, also Liz Camouche hat Andrade besiegt und Alexis Davis hat Rosie Sexton besiegt. Also Alexis Davis wirkte in ihrem UFC-Debüt doch irgendwie einen Ticken noch nervös, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Das ist eine gute, das ist definitiv eine gute Kämpferin, von der ich mir ein bisschen mehr erwartet hätte gegen Rosie Sexton. Vor allem jetzt, nachdem ich den Kampf gesehen habe von Rosie Sexton gegen Jessica Andrade, bin ich, ich sag nicht enttäuscht, aber da muss jetzt ein bisschen mehr kommen. Aber sie hat es mit Liz Camouche zu tun. Für mich, habe ich das letzte Mal schon gesagt, wirklich eine der unterschätztesten Frauen da in der Bantamweight Division. Ist die unterschätzt? Was sagst du? Ist die unterschätzt? Sehe ich nämlich nicht. Die ist auf 4 gerankt. Das ist für mich ist das für mich die 2. Kannst du jetzt mal aufhören mit diesem Rumgerülpse da? Das ist ja ekelhaft. Das sagt die größte Patzau, die ich jemals kennengelernt habe. Ich weiß nicht, ob ich heute mich schon diesbezüglich irgendwie. Das ist ja wirklich eine Frechheit. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich habe mich da in den letzten 2 oder 3 Jahren nicht einmal mokiert, mein lieber Freund. Ja, weil da gab es ja auch nichts zu mokieren. Na gut, dann tut's mir leid, dann nehme ich alles zurück. Na gut, ist angenommen, Chris. Liz Camouche ist auf 4 gerankt. Vor ihr Sarah McMahon, Misha Tate, Kat Zingano sehe ich wirklich, ich sehe es halt nicht so. Für mich ist Liz Camouche die Nummer 2. Oder die Nummer 1 praktisch, also hinter Ronda Rousey. Okay. In der Rangliste ist für mich Liz Camouche die Nummer 1. Ich würde zum Beispiel gerne mal die Geschichte sehen, Liz Camouche gegen Misha Tate, da hätte ich echt mal Bock zu. Ich hoffe, dass Liz Camouche, das Problem ist halt, wenn jetzt Liz Camouche die gute Alexis Davis besiegt, ja, dann wird es natürlich interessant. Ich meine, ab wann ist Liz Camouche wieder eine Kandidatin für einen Titel? Du kannst ja jetzt fast nicht gleich als nächstes wieder einen Rückkampf machen mit Ronda Rousey, sag ich mal so, in einem halben Jahr. Oder in Bälde, sagt man. Also, das ist eine schwierige Sache, finde ich. Also, ich würde mich freuen, wenn Liz Camouche gewinnt, aber die Frage ist, was bringt's ihr? Vielleicht macht man auch Liz Camouche gegen Kat Zingano oder gegen Sarah McMahon oder so eine Geschichte. Ja, also für mich bringt Escarmouche ein Sieg jetzt nicht irgendwie besonders viel näher an den nächsten oder an eine mögliche Titelchance, außer Misha Tate gewinnt, dann sieht die ganze Geschichte nochmal ganz anders aus. Ja. Aber davon gehe ich jetzt aktuell mal nicht aus. Und Alexis Davis, ja klar, für sie ist es eine gute Chance zu beweisen, dass sie mehr drauf hat als im Kampf gegen Rosie Sexton. Ich sehe sie aber nicht stärker als Liz Cambosch. Okay, kann ich nichts zu sagen. Und das, was ich gesehen habe im Vorfeld und natürlich dann auch bei dem Pay-Per-View gegen Ronda Rousey, muss ich sagen, das ist eine Wuchtbrumme, wie man bei uns in Schlesien sagt. Ich glaube, wer jetzt ist eine Wuchtbrumme? Liz Cambosch. Ah, okay, ja. Und gerade eben diese Beweise, die du gerade angeführt hast, glaube ich auch, dass Number 4 ranked ein bisschen auf Understatement ist. Ne? Es ist halt schwierig. Ich meine, es gab halt auch noch nicht so viele Kämpfe. Und dann ist es ja immer der Scheiß, dass irgendwelche Journalisten da ihre Voting-Ideen freien Lauf lassen. Also deswegen, ich kann es einfach nicht einschätzen. Ich müsste da jetzt noch ein bisschen mehr Competition sehen. Vor allen Dingen würde ich mal gerne dann gerade so Geschichten sehen wie Liz Cambosch gegen Ketsingano oder Liz Cambosch gegen Sarah McMahon oder ja, einfach da so, weißt du, in diesen Bereichen. Aber ich denke mal, so viel Zeit hat die UFC nicht, weil sie wollen vermutlich ja dann auch wieder Ronda Rousey mit einer neuen Gegnerin füttern, wenn sie gegen Misha Tate gewinnen würde. Ja. Und da haben sie wahrscheinlich jetzt nicht so viel Zeit, dann nochmal Liz Cambosch gegen irgendjemanden anderen von diesen Top 3 gerankten Kämpferinnen zu stellen. Mal sehen, was sie machen. Erstmal muss sie den Kampf gewinnen. Freue ich mich sehr auf den Kampf. Sehr. Wirklich am meisten bis jetzt. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ronnie Marquez gegen Joel Romero. Das ist doch ein finster Name, oder? Ronnie Marquez? Ja. Mehr kann ich eigentlich dazu schon wieder gar nicht mehr sagen. Ronnie Marquez hat Andrew Gregg besiegt. Der wird von allen besiegt. Aaron Simpson und Carlos Vermola. Ich kenne nur Andrew Craig und da gebe ich einen Scheiß drauf. Joel Romero. Hat einen krassen Nickname. Wie ist er denn? Soldier of God. Ah ja, ihr seht es gerade. Fand ich eine krasse Meise offensichtlich. Hat gegen Clifford Starks gewonnen. Ja, sagt mir auch nichts. Also das ist wieder so ein Kampf. Kann ich überhaupt nichts mit anfangen, weiß ich nicht, was mich da erwartet. Bin ich gespannt drauf. Ich werde zwei neue Kämpfer für mich dann kennenlernen. Und da habe ich dann eigentlich grundsätzlich immer Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Also wenn ich jemanden da, wenn ich zwei nicht kenne, macht's Spaß. Also das gucke ich mir dann immer gerne an. Ich hoffe, dass sie mich positiv überraschen werden. Also wird für mich dieser komplette Event wie ein Spaziergang durchs Wunderland. Ja, so kann man sagen. Bis auf Escarmouche. Jetzt kommt mein Main-Event des Abends. Bin ja mal gespannt. Jorge Masvidal gegen Rustam Khabibov. Mhm. So. Und dieser Rustam Khabibov ist auch einer hier aus der Gegend von Nurmagomedov und Atlan Bakman oder wie der das letzte Mal da hieß. Ein unheimliches Dreckschwein ist dieser Khabibov. Und zwei Kämpfe in der UFC bestritten und die wirklich auch beeindruckend für sich entschieden, jeweils mit einem First-Round-Knockout. Und der Typ ist real shit, würde, glaube ich, Joe Rogan sagen. Ist das so? Das ist ein Typ, auf den habe ich Bock. Kommt auch, oder ebenfalls bei Greg Jacksons Team unter den Fittichen. Also aus Albuquerque. Und das ist, glaube ich, ein badass Motherfucker. Also auf den freue ich mich. Motherfucker! Ja, so sieht's aus. Jorge Masvidal hat Michael Chiesa zuletzt besiegt im Sommer. Da habe ich mich ein bisschen geärgert, weil ich den guten Michael Chiesa eigentlich sehr, sehr mag. Er ist auch auf dieser Karte noch vertreten. Ultimate Fighter Gewinner und mit dieser Wahnsinns-Story, dass er zu Ultimate Fighter kommt, sein Vater stirbt an Krebs, er bleibt da und gewinnt die ganze Nummer, mehr oder weniger als Underdog. Ja, Underdog kann man nicht sagen, aber er war jetzt nicht unbedingt der Number One Pick von jedem. Mhm. Aber ganz klar, auf den guten Jorge Masvidal freue ich mich wirklich sehr. Gegen Gilbert Melendez zuletzt noch, das ist auch schon wieder 2 Jahre her, Titelkampf gehabt bei Strikeforce. Also das ist definitiv kein Fallobst und der Kampf wird mit Sicherheit interessant werden. Doch, auf den freue ich mich. Und ich tippe auf Khabibov. Ich glaube, dass er sich hier dann nochmal, oder dass es nochmal so eine Art Sprungbrett für ihn sein kann. Keine Ahnung, wo die Reise hingeht für ihn. Das kann ich überhaupt nicht einschätzen, aber es wird definitiv doch, ich denke schon, so eine Art Sprungbrett in die Top Ten werden. Ah, guck mal. Also in die Welterweight Top Ten, sollte er diesen Kampf gewinnen. Das gehört natürlich logischerweise. Ach, Welterweight ist das ja gar nicht, ich Idiot, das ist ja Lightweight. Denke ich schon, ich gucke nämlich nebenbei gerade, ob der nicht da schon irgendwie vertreten ist. Guck mal nämlich mal, wo der sich da so rumtreibt. Weil der Typ hat mich wirklich beeindruckt und ich habe auch das Gefühl, dass der so einen gewissen Hype so langsam aufbaut. Der Rustam? Ja, von dem wird eigentlich häufig positiv gesprochen, sage ich jetzt mal so. Und da hätte ich Bock drauf auf diesen Kampf, also ihn als Gewinner zu sehen und dann Top-Ten-Sprung, das könnte ich mir schon vorstellen. Wenn er wieder so beeindruckend ist wie in den ersten beiden Kämpfen, dann mit Sicherheit. Aber man darf, wie gesagt, den guten Herrn Masvidal nicht unterschätzen. Alles gewonnen bis auf den Titelkampf gegen Gilbert Melendez. Also alles gewonnen so in seinen letzten Kämpfen. Auf seinem Rekord hat er natürlich ein paar mehr Niederlagen als nur die eine. Aber wenn wir mal jetzt den Titelkampf rausnehmen, ja, dann ist der Typ halt jetzt mittlerweile seit 6 Jahren unbesiegt. Sehr interessant, ja. Mhm. Deswegen freue ich mich auf diesen Kampf. Okay, habe ich notiert. Das ist mein Main Event. Colton Smith gegen Michael Chiesa, über den habe ich ja gerade eben schon gesagt, dass ich den mag. Sehr bärtig. Sehr bärtig. Ich mag aber seine wirde und seine verrückte Art halt einfach so. Also dieses Ungestüme im Oktagon. Ich finde, der Colton Smith sieht ein bisschen aus wie Jan Böhmermann nach der ersten Neo Magazine-Ausgabe. Ja, das dumme Schwein. Michael Chiesa, auf jeden Fall, der wird hier, es gibt ja, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, bei der UFC dann immer so ein Kreis, der sich in drei Teile aufteilt. Submissions, Takedowns und Striking. Und dann wird das so prozentual bewertet, in was der Kämpfer gut ist, schlecht ist, wie sich das so miteinander verhält. Und da geben die bei Michael Chiesa überall 33% an. Ah, well-rounded. Ja, aber ich habe den eher so, ich würde den jetzt eher als starken Wrestler einschätzen, aber ich glaube, dass da auch der Kampf gegen Masvidal so ein bisschen mit was zu tun hat, weil er da sich einen guten Stand-Up-Fight geliefert hat mit Masvidal. Und man muss natürlich so dazu sagen, bei Michael Chiesa, der hat in seinem UFC-Debüt, also nach dem Ultimate-Fighter-Gewinn gegen Anton Kuven, oder wie der heißt, da schon teilweise Probleme gehabt in der ersten Runde, hatten dann in der zweiten Runde submitted, aber ja, das wird ein hartes Stück Arbeit werden für Colton Smith, für Michael Chiesa, aber auch für Colton Smith, muss man dazu sagen, für beide. Beide, wie gesagt, sind Ultimate Fighter Gewinner, das ist dann wieder interessant. Mhm. Und Colton Smith hat dann halt sein richtiges UFC-Debüt gegen Robert Whittaker verloren. Von daher ist er so ein bisschen unter Zugzwang, um nochmal was abzuliefern. Er ist natürlich noch jung und hat auch die Zeit, denke ich mal. Aber ja, ist schon ein kleiner Fingerzeig, wohin es wohl gehen könnte mit ihm. Ist interessant. Also ich finde das sehr interessant, jetzt hier diese Paarung. Wird der mit ähnlichen Vorschusslorbeeren wie Ryan Hall ins Rennen geschickt? Nein. Mhm. Das war auch eine fürchterliche Staffel, die er da gewonnen hat. Das war die Ryan Nelson-Geschichte. Und die war totaler Scheiß. Ryan Nelson? Ja, war da einer der Coaches. Der ist aber ein Ryan Nelson-Guy. Ja, aber das hat sich die UFC wahrscheinlich auch gedacht, als sie das ganze Ding da im Laufen gebracht haben und es war aber eine Scheißstaffel. Aber egal, darum geht es ja im Endeffekt gar nicht. Ich finde diese Ansetzung finde ich gut. Zwei Ultimate Fighter Gewinner, beide zuletzt verloren. Für beide so ein bisschen, ja, mit Sicherheit. Also ich will nicht sagen, dass einer der beiden da jetzt sich Sorgen machen muss um seine Karriere, aber ich denke mal, vielleicht trennt sich die Spreu vom Weizen. Aber ich sehe sie eigentlich beide auf einem ähnlichen Level. Deswegen auch wieder interessant. Aber eher so was Prelimmiges, ja, ist für mich keine Maincard. Bobby Green gegen James Krause. Das sieht echt fürchterlich aus, der Typ. Bobby Green, muss ich mal kurz nachsagen, sagt mir irgendwie was, aber würde das gerne verifizieren, bevor ich da hier einen Namen auf großen... Sieht impressive aus im ersten Blick. Genau, so sieht er nämlich aus, impressive. Hat die letzten 5 Kämpfe in Folge gewonnen, das ist ja schon mal was. Davor allerdings auch mehrere verloren. Gegen Jacob Falkman hat der gewonnen, dann erinnere ich mich wieder dran. Jacob Falkman ist auch eigentlich ein toughes Arschloch, sage ich jetzt mal so. Also der lässt schon fliegen. Und war das nicht so, dass er danach, ich weiß es jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall, Bobby Green habe ich schon mal gesehen, kann ich schon mal sagen, für mich abspeichern. James Krause, oder Krause wahrscheinlich, kann ich überhaupt nichts zu sagen. Ich bin für Bobby Green. Gucken wir mal weiter. George Roop gegen Francisco Rivera. George Roop kennt man natürlich, aber ist halt auch so ein typischer Prelim-Kämpfer. Wie sieht denn sein Rekord aus? 2 Siege in Folge, davor gegen Cub Swanson und Hatsuyuki verloren. Brian Bolts und Ruben Duran besiegt. Francisco Rivera hat zuletzt gegen Edwin Figueroa gewonnen. Das ist schwer einzuschätzen. Ich denke mal, George Roop wird das Ding für sich entscheiden, aber der Kampf an sich macht mich jetzt nicht besonders an. Okay. Bin ich ehrlich. Dennis Bermudez gegen Steven Seiler, das interessiert mich dann schon eher. Steven Seiler war der Typ, der hat ja nicht einen Knockout auf den Nile sogar bekommen bei seinem letzten Kampf gegen Mike Brown. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war das die Nummer. Der Typ hat nie jemanden K.O. geschlagen. Bis geht zu diesem raus, erste Runde und kloppt den Typen da K.O. Davor hat sich keiner so richtig für ihn interessiert und er hat das auch so ein bisschen kritisiert und hat auch Dana White darauf mal so ein bisschen angesprochen. Und also ich will nicht sagen, oh Gott, da kommen wir Sandmann vorbei. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Beef haben, Seiler und Dana White, aber. Würde ich keinem zuraten, wenn ich in der UFC wäre, mit Dana White irgendwie Beef anfangen würde. Es könnte auch sein, dass es ihm gefällt. Das weiß man halt immer erst danach. Auf jeden Fall, der kann natürlich das ganze Ding jetzt untermauern, ist insgesamt eigentlich ganz gut aufgestellt. Gegen Darren Elkins hat er verloren vor einem Jahr, aber seitdem wieder 2 Siege eingefahren. Ja, könnte mit Dennis Bermudez den nächsten Step machen. Dennis Bermudez immerhin mittlerweile seit 4 Kämpfen unbesiegt. Ja, das kommt hin. 4 Siege in Folge. Davor nur Ultimate Fighter Finale gegen Diego Brandão verloren. Auch für ihn ist das ist eigentlich wirklich ein schöner Kampf, Dennis Bermudez gegen Steven Seiler. Und auch wieder so ein richtungsweisendes Ding. Und auch wieder die Chance natürlich für beide, sich einen Namen zu machen. Sie müssen nicht auf der Facebook-Prelim-Geschichte kämpfen, wo sie vielleicht hätten kämpfen müssen, wenn das ein richtiges, größeres Event gewesen wäre, vielleicht sogar bei einer Fight Night. Und können sich beide ein bisschen einen Namen machen. Und der Kampf könnte eigentlich ganz interessant werden. Also doch, da freue ich mich drauf. Ist auch eine gute Nummer. Genauso wie Amanda Nunes gegen Jermaine Durandamy. Da freue ich mich eigentlich auch drauf. Amanda Nunes kennst du natürlich noch, Chris. Ist das so? Ja, denn sie hat unsere deutsche Hoffnung besiegt. Ah, Chayla. Chayla. Ja. Aber wie, muss man sagen. Ja, verdroschen hat sie die. Und die trifft jetzt auf Jermaine Durandamy. Wie du dir das alles merken kannst. Ja, alles in meinem Kopf ist Wahnsinn. Ja, hätte ich das bloß nicht gesagt. Judy Kenzie gewonnen hat. Und das war so ein kleiner Upset für mich. Also Judy Kenzie, auf die habe ich mich gefreut in der UFC. Und dann kommt Durandamy und besiegt die, zwar via Decision, aber ja, passt schon. Und da habe ich mich ein bisschen geärgert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war da ein bisschen enttäuscht. Also ich bin ja auch wieder ein bisschen enttäuscht von Judy Catsey, weil die davor schon dreimal in Folge verloren hat oder so. Und dann halt eben dann auch nochmal den Kampf gegen The Randomy verloren hat. Ja, aber jetzt mal zu dem Kampf an sich. Amanda Nunes gegen The Randomy. Ich finde, dass Nunes da eigentlich gewinnen sollte. Kann ich mich aber auch wieder nicht richtig jetzt festlegen, weil ich kenne The Randomy zu wenig. Ja, also ich kann nicht einschätzen, ist die vielleicht wahnsinnig stark oder so. Also das, was ich von ihr gesehen habe, im Kampf gegen Kenzie, finde ich, nee, das müsste Nunes gewinnen. Aber Women's Fights in der UFC sind eigentlich immer interessant, deswegen freue ich mich darauf. Chris Camozzi gegen Lawrence Larkin. Chris Camozzi, der hatte eigentlich einen ganz guten Lauf und hat dann aus meiner Sicht einen Fehler gemacht und hat einen Kampf angenommen on short notice, wie man sagt, und zwar gegen Jacare Souza. Und hat den natürlich dann auch voll verhauen. Erste Runde submitted worden, da war nicht viel zu holen. Davor allerdings mit 4 Siegen in Folge, also hat sich da so ein bisschen den Streak kaputt machen lassen. Gute Performance gegen Nick Ring, da kann ich mich auch noch dran erinnern, im März diesen Jahres. Und ja, er muss jetzt gucken, dass er wieder sein Momentum sich zurückholt. Und dafür ist Lawrence Larkin eigentlich, finde ich, ein guter Gegner. Ja, also das ist jetzt auch hier wieder kein Fallobst. Das ist ein sehr solider Gegner, würde ich mal sagen. Das Heavyweight? Bislang, nee, das müsste eigentlich sogar noch unter Light Heavyweight sein. Das müsste Middleweight sein eigentlich. Mhm. Aber ich möchte es jetzt nicht schwören. Ich würde behaupten, Middleweight sind die anzutreffen. Auf jeden Fall, Larkin, da war ich, glaube ich, gerade stehen geblieben. Erst eine Niederlage bislang gegen Francis Carmont. Du kannst dich erinnern. Ja. Mr. Excitement nenne ich ihn. Ja, Anti-Excitement. Ja. Und ansonsten alles gewonnen. Allerdings jetzt, wenn ich das jetzt so durchgehe, obwohl der Robbie Lawler besiegt, aber Robbie Lawler hatte auch mal eine komische Zeit. Könnte sein, dass er davon profitiert hat. Doch, der Kampf gefällt mir. Chris Camozzi kann mit einem Sieg definitiv wieder ein bisschen durchschnaufen und sich sagen, okay, gegen Jacare kann man halt mal einen Kampf verlieren, aber ich habe es halt immer noch drauf. Und Larkin kann nach der Niederlage gegen Carmont wiederum auch sagen, hier, ich habe aus meinen Fehlern gelernt und lass mich von dieser einen Niederlage nicht aus der Fasson bringen. Ja, doch, ist eine schöne Paarung, gefällt mir. Also von den Paarungen her, finde ich, sind da einige gute dabei. Was das dann für die Kämpfer an sich heißt, ist die zweite Frage. Dann haben wir hier Eve Edwards. Was fällt dir an Eve Edwards auf? Was fällt mir an Eve Edwards auf? Nix. Das ist der erste, seitdem ich hier auf UFC.com bin und die Fights mir angucke, die Cards. Der erste aller Zeiten, der keine Handschuhe anhat. Oh ja, das sehe ich jetzt auch gerade. Ach Chris, gut, dass du da bist. Das hätte niemand sonst gesehen. Das ist ja das Markenzeichen eines jeden MMA-Fighters. Das ist ja Wahnsinn. Das sind ja Zustände hier wirklich wie früher im Krieg. Mhm. Die prangere ich auch an. Eve Edwards ist definitiv ein MMA-Urgestein. Zuletzt gegen Darren Cruikshank verloren. Ich glaube, relativ umstritten war die Geschichte. Weil Darren Cruikshank hat mich bislang in der UFC noch in keinem Kampf richtig überzeugen können. Deswegen kann ich relativ einfach sagen, muss eine umstrittene Geschichte gewesen sein. Davor gegen Isaac Valley Flag oder so ähnlich verloren. Das sieht alles insgesamt eher wie Spätherbst der Karriere aus. Mit 37 ist das, denke ich mal, auch nicht unbedingt schwer zu erraten. Und sein Gegner natürlich, Yancy, würdest du Yancy sagen? Medeiros oder wie würdest du sagen? Yancy Medeiros. Fakt ist, der Typ hat bislang nur einmal verloren, ist praktisch genau das Gegenteil von Edwards, nämlich eher jünger mit 26 Jahren. 9 Kämpfe gewonnen, 1 verloren. Hat gegen Shrabilov als letztes verloren. Ja, der kommt uns bekannt vor. Den haben wir in dieser Ausgabe auch schon besprochen. Ja. Der trifft auf Masvidal, nur nochmal der Vollständigkeit halber. Und davor gegen Raul Castillo und Gareth Joseph gewonnen bei Strikeforce. Ja, ich kenne beide, außer, nee, Quatsch, Eve Edwards kenne ich, aber mit dem anderen Typen kann ich nicht allzu viel anfangen, deswegen lasse ich mich mal überraschen, ja, aber kann ich überhaupt nicht einschätzen, was da auf mich zukommt. Dann Derek Bronson, der offensichtlich, was ist das eigentlich, ein Handtuch sich umgebunden hat nur, oder was? Ich muss mal gucken. Ja, geh mal gucken. Trifft auf Brian Houston, von dem ich auch überhaupt. Ja, also so ein voll gekackter Schlipper ist das, ne? Okay, kann sein. Brian Houston, 4 Siege, keine Niederlage, ist also, würde ich mal fast schon sagen, auf einer Art Winning-Streak unterwegs, aber schon 32 Jahre alt, Chris. Mhm. Das ist natürlich dann auch nicht unbedingt ein Alter, wo man nochmal mit so einen komischen Sportarten beginnt, würde ich jetzt so sagen. Derek Brunson, sieht so ein bisschen aus wie Cedric the Entertainer in dünn. Kenne ich gar nicht. Hat Chris Lieben besiegt, auch gegen Jacare verloren bei Strikeforce. Derek Nate James besiegt. Puh, das hat ja. Willkommen in den Tiefen der Facebook Prelims, würde ich da mal sagen. Also insgesamt, es sind einige Kämpfe dabei, die ich von der Ansetzung her sehr interessant finde. Wobei ich mich natürlich so ein bisschen schwer tue damit, wie dann letzten Endes der Kampf an sich dann werden wird zwischen diversen Leuten hier. Aber Bock habe ich auf jeden Fall, mir ja Camush Davis anzugucken, Masvidal, Khabilov, Smith, Chiesa. Ja, Kennedy Natal auch. Ja, das weiß halt der Main Event ist, aber wenn das jetzt hier irgendwo bei den Prelims wäre, wäre es mir wahrscheinlich egal. George Roop gucke ich mir gerne an. Dennis Bermudez gegen Steven Seiler gucke ich mir gerne an. Nunes gegen Durandamy gucke ich mir gerne an. Kamosi gegen Larkin habe ich Lust drauf. Also das ist doch schon insgesamt eine okaye Card für so eine Fight for the Troops Veranstaltung. Doch. Okay. Ja. Ich bin jetzt auch relativ wieder gehuckt. Das ist ja auch immer das, was ich mir am meisten erhoffe bei nach so einem Podcast, dass ich wirklich Bock auf den Event habe. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir hat so ein bisschen am Samstag die UFC gefehlt. Ja, das stimmt schon. Wenn jeden Samstag ein Event ist, dann fehlt es immer so zwischendrin. Aber keine Sorge, diese Woche, muss man ja eigentlich sagen, bekommst du noch genug geboten. Und in der letzten Ja, aber beide Karten sind jetzt nicht so. Na, warten wir es einfach mal ab. In der letzten Ausgabe habe ich es nämlich ganz vergessen zu erwähnen, weil du es jetzt auch nochmal gesagt hast, dass dir die UFC gefehlt hat. Man hätte sich natürlich auch für Bellator entscheiden können, denn ja, da gab es definitiv einen Klassiker zu bewundern. Eddie Alvarez, ach, ich möchte nichts spoilern. Guckt euch einfach Bellator an. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Gibt auch einen schönen King Mo Fight, der dürfte dem einen oder anderen auch noch was sagen. Ansonsten finde ich auch heute wieder, Chris, die Stunde ist uns einfach zu wenig. Ist uns zu wenig. Schon wieder in der Overtime. Ja, ich konnte, ja, 34 Likes, Ricky. Wenigstens das. Ich konnte ein paar mobilisieren. Wenigstens das. Später Stunde. Nur noch 16, muss man an der Stelle sagen. Die nächste Ausgabe kann ich schon wieder überhaupt nicht einschätzen, wann die kommen wird. Denn hier kann es ja jeden Tag mit Internet losgehen bei mir, dass ich Internet habe in der neuen Wohnung und dann hier in der alten keinen mehr erreichen kann und, keine Ahnung, noch über Handys oder so senden könnte, was natürlich die Sprachqualität nicht so gut tun würde. Ja, warten wir es einfach mal ab, Chris. Ich bin jetzt todmüde. Ich bin auch ein bisschen angemüdet. Und werde, oh Gott. Das muss einfach nochmal sein zum Schluss. Ja. Den Podcast auch erst morgen früh online stellen. Also wenn ihr das jetzt hört, wir saßen hier Mittwoch, oh Gott, Montag in der Nacht und haben vor uns hin geschwafelt. Ja. Hm. Das Bier ist auch leer. Ich habe mich gerade angefangen zu übergeben. Ja. Chris, wir gehen jetzt ins Bett. Das würde ich jetzt auch vorschlagen. Bei mir setzt auch langsam das Sprachzentrum sich auseinander. Du? Ja. Gehen wir zusammen unter unsere Kuscheldecke. Ja, aber nicht wieder pupen. Aber nur, wenn du nicht rülpst. Ja, gut, dann haben wir ja ein Gentleman Agreement. Ich kann nicht mehr reden. Tschüss. Ja, liebe Zuhörer von MMA Radio. Tschüss. MMA Radio.